Lob und Tadel, Folge Nummer 6 sind wir und in dieser Folge geht es um Schach. Schach, ja, kennt man. Ich kenne es von meiner Oma, immer wieder ein bisschen gespielt und die Oma war, glaube ich, noch immer, also bis zum Schluss stärker als ich, aber Schach ist ja einiges mehr und wenn man nur mal zuschaut, wie Kinder systematisch Fußball lernen können, dann kann man sich, wenn einem das wer erzählt, auch vorstellen, wie systematisch man Schach lernen kann. Und das hat ja dann wiederum einen großen Bezug zum Lernen und deswegen habe ich Gerald eingeladen. Hallo Gerald. Ja, hallo. Servus, Lothar. Gerald Perraus, du bist im Vorstand des Wiener Schachverbands und zuständig für die Verbindung von Schulschach und Vereinsschach. Also Schachlernen ist Teil deiner Arbeit und ein großer Teil deiner Arbeit. Das ist richtig, genau, ja. Ich habe dich getroffen vor zwei Wochen beim Wiener Spielefest im Austria Center. Da ist ja alles an Brettspielen vorhanden gewesen, was der Markt so bietet und nichts Elektronisches. Das war ganz außergewöhnlich. Ja. Und wir sind da so herumgegangen und plötzlich in einem ersten Stock dann eine Riesenhalle, also praktisch das Konferenzzentrum im Zentrum, 1000 Menschen, die still miteinander, also recht ruhig miteinander spielen. Das war ziemlich verblüffend. Mhm. Und am Rande dieser vielen Menschen warst du mit einem Stand, mit dem Schachstand. Genau, ja. Mhm. Dort habe ich ein Heft gekauft, Schachlernen Stufe 1. Ja. Und mit dem spiele ich mich jetzt schon 2 Wochen herum. Und es erinnert mich eben in diesem systematischen Aufbau an echt eine große Sache. Also das ist, wo man am untersten Zipfel ein bisschen herumzieht. Naja, das ist schon richtig, was du sagst wegen Systematik. Also es ist natürlich wie bei jedem Sport, und Schach ist ja jetzt ein Sport seit knapp 10 Jahren, ist es so, dass man diesen Sport trainieren muss. Ja, und so ein Training erfordert Spielmaterial und natürlich auch Begleitmaterial. Beim Schach ist es ja so, dass diese Stufenhefte, die du gerade erwähnt hast, einen sehr systematischen Zugang zum Spiel ermöglichen, systematischer Aufbau des Unterrichtsgegenstandes, denn es ist natürlich wichtig, dass die Kinder, und es sind vor allem Kinder, mit denen ich zu tun habe, aber es gilt natürlich auch für Erwachsene, zuerst einmal gewisse Dinge lernen müssen, bevor überhaupt ein Spiel startet. Man muss wissen, wie die Figuren ziehen. Dann muss man erste Grundzüge wissen, wie man angreift, wie man verteidigt. Was ist Schach geben? Wie kann man Schach abwehren, matt setzen? Wie wird richtig rochiert? Das muss zuerst einmal alles sitzen. Das ist auch Thema der Stufe 1. Das ist der Einstieg für Groß und Klein beim Training im Schach. Mhm. Wir werden jetzt darüber reden, wie man das macht, diesen Aufbau. Wir werden auch darüber reden, wie es in der Schule geht und welche Rolle eigentlich Schach einnehmen kann in der Schule und welche Menschen das betrifft und welche Menschen das attraktiv finden und wie du dazu gekommen bist. Mhm. Also Schach als Thema dieses Gesprächs. Ja. Und ich meine, Schach, das ist ja... Einerseits ist es groß, die Geschichte, weil 1000 Jahre, glaube ich, gibt Schach und hat sich möglicherweise kaum verändert. Naja, es gab schon Änderungen. Es hat ja begonnen als ein Spiel zu viert, ja, ja. Und wurde dann sozusagen später reduziert auf ein Spiel Mann gegen Mann oder auch Frau gegen Frau. Also heutzutage gibt es ja auch viele Damen und Mädchen, die gut und beherzt Schach spielen. Und auch die Züge der Figuren, also die Möglichkeiten, wie Figuren ziehen, hatten sich auch geändert. Ob das jetzt die Rochade ist, die erst viel später erfunden wurde, oder auch die Dame, die man vor rund 400 Jahren emanzipiert hat, dass sie nicht nur ein Feld fahren kann, sondern quasi quer übers ganze Brett. All diese Dinge sind schon noch im Laufe der Schachgeschichte verändert worden, aber man kann sagen, seit ziemlich langer Zeit stehen die Spielregeln so, wie sie jetzt heute zur Verfügung sind und sind nach wie vor attraktiv für viele Leute bei uns und auf der ganzen Welt. Und wer hat Schach entwickelt? Was waren das für Menschen? Naja, man kann sagen, dass Schach vermutlich aus Indien kommt und auf Indisch heißt Schach Chaturanga. Mhm. Auch ein Schachclub in Wien ist so benannt, mhm. Ja, haben auch sehr starke Spieler, ne? Und kam also dann weiter nach Persien und von Persien dann hat es sich sozusagen im orientalischen Raum so weit fortentwickelt, dass es dann über die Mauren nach Spanien kam und nach Italien da den Siegeszug in Europa antrat. Und seit der Zeit ist Schach sozusagen wirklich global, wenn man so will. Und die Zeit ist jetzt praktisch 300 Jahre zurück oder drei? Ja, also ich würde sagen, also Schach kam schon etwa, 300 wäre zu knapp, mhm. Ne? Also es kam etwa vor Anfang des vorigen Jahrtausends nach Europa es hat dann natürlich eine Zeit gedauert, bis dann die ersten großen Spieler, die man heute kennt, also die Italiener, die Spanier, das ist jetzt so 400 Jahre etwa zurück, da kann man sagen, da hat Schach begonnen in dem Sinn, wie wir es heute kennen, auch mit den Spielzügen, die wir heute kennen. Also mit dem Damenzug, so wie wir es heute wissen, mit der Rochade, so wie die Bauern ziehen, das en passant schlagen, all das kam ja dann sozusagen etwa in diesem Zeitraum dazu und von da an gibt es auch dokumentierte Partien, die man schon nachspielen kann, mit den ersten großen Meistern aus Italien, aus Spanien. Und gibt eben dann von dieser Zeit weg, hat es sich dann entwickelt, auch natürlich in Österreich. Ja, und Österreich stellt ja immerhin den ersten Schachweltmeister. Mhm. Ja. Wann? Im Jahr? Da müsste ich jetzt genau nachdenken. 1860 oder 70, mhm. Haben wir ja alles im Kurs gelernt. Ja. Aber so ungefähr. Ja. Mhm. Und wer hat Schach gespielt oder in dieser Zeit? Also waren das Menschen, die so wie, keine Ahnung, Backgammon auch auf der Straße im Café das einfach spielen? Ja, jeder Mann oder nur in Königshäusern oder nur unter Philosophen oder unter Kriegs... Ja, also man hat sich hier schon auch in öffentlichen Plätzen getroffen, also das Café de la Régence in Paris zum Beispiel, das war eines dieser berühmten Treffpunkte, wo also dann die Menschen eingeströmt sind und die Meister spielen sahen, ob das jetzt ein Andersen war, ein Steinitz, ein Staunton und wie sie alle heißen, da war Schach wirklich auch für das erlauchte Publikum eben etwas Besonderes, was es aber früher noch nicht so gab und was man dann in dieser Zeit auch eingeführt hat, war natürlich auch das Zeitlimit. Also man hat zunächst Schach gespielt und entsprechend lange nachgedacht, sodass dem anderen fad wurde. Heute gibt es das geflügelte Wort Remis wegen ewigem Nachdenken. Das kann man jetzt natürlich so gar nicht mehr machen, weil es gibt ja die Schachuhr, die wurde in dieser Zeit erfunden. Man hat gesagt, okay, das geht so nicht. Wir müssen ein Zeitlimit setzen. Jeder Spieler bekommt eine gewisse Zeit für die Partie, für eine gewisse Anzahl von Zügen, je nachdem. Also das Reglement gibt ja hier mehrere Möglichkeiten vor. Und innerhalb dieser Zeit muss dann auch eine gewisse Anzahl von Zügen erreicht werden oder die ganze Partie. Und nur so kann man dann auch eine sportliche Leistung messen, also wenn gewisse Dinge innerhalb einer bestimmten Zeit passieren. Also wie ein Fußballmatch eben auch nur 90 Minuten dauert eine Schachpartie zum Beispiel heute eben 40 Züge in 2 Stunden. Ne? So 120 Minuten ist ein üblicher Wert. Das wäre jetzt ein üblicher Wert, wie man in der Vereinsmeisterschaft halt spielt. Da hat also jeder Spieler diese 2 Stunden Bedenkzeit. Die kann er jetzt frei verwalten. Er kann die ersten Züge zügig machen. Mhm. Dann hat er nachher etwas mehr Zeit zum Überlegen. Wenn er schon in der Öffnung grübelt, dann muss er sich nachher etwas tummeln. Ne? Mhm. Und diese Schachuhren sind ja, wenn man drauf drückt, dann springt automatisch dann die Zeit zum nächsten und sie läuft beim anderen. Also genau, man muss immer eine Taste drücken. Gibt es da Unterschiede? Wie darf man denn die Taste drücken? Darf man da draufhauen, wenn man in einer intensiven Phase ist oder ist es ein so dass naja, man da die Augenbrauen hochzieht, wann das wer macht. Das passiert vielleicht bei Kindern natürlich relativ bald, wenn sie in der Hektik ja. Also, dokumentieren wollen und jetzt schlage ich dich, ja, und dann schlägt man halt genau. Auf die Uhr. Das lernt man das, dass man es nicht soll, oder? Das lernt man schon, da sage ich den Kindern schon, die Uhr hat euch nichts getan. Okay. Ja, konzentriert euch auf Schachspiel, ja, und die Uhren kosten ja auch relativ viel, ja, also eine Uhr muss man schon um die 60 Euro rechnen. Sind mechanisch, oder? Also elektronisch. Uhr, ja. Denn die mechanischen, die sind noch anfälliger, also wenn die Kinder da draufhauen, dann ist das noch etwas fragil, aber die elektronischen haben auch den Vorteil, dass man sie genau einstellen kann. Da steht halt wirklich jetzt zum Beispiel 2.00, genau 2 Stunden und 0 Sekunden. Mit manuellen Einstellungen, ja, wird man immer ein paar Sekunden auf oder ab, ja, wird man es nicht genau treffen. Ne? Also da hat die elektronische Uhr natürlich schon einen Vorteil, es ist wirklich sekundengenau und wenn die Zeit abgelaufen ist und man hat nicht die erforderliche Anzahl der Züge absolviert und auch den Gegner nicht besiegt, nicht matt gesetzt, dann hat man verloren. Mhm. Ich würde gerne noch einmal zurückgehen, als sich das Schach entwickelt hat und von Indien nach Europa gekommen ist. Wer hat das gespielt? Also wer hat das übernommen? Waren das Kaufleute oder weiß man nichts drüber? Welche Menschen oder Bauern oder welche Menschen haben das betrieben? Naja, also es war natürlich, ich sage jetzt einmal so, eine der 7 Tugenden bei den Rittern. Ja, also wenn man Ritter werden wollte, ja, dann musste man ja 7 Sachen beherrschen. Da war unter anderem auch Schach dabei. Ja. Also, verstehe. Man hat vielleicht beides gemeinsam üben können, zum Beispiel den Minnesang und das Schachspiel. Ja. Also es war schon wichtig auch, dass man Schach spielen konnte. Ja. Ja. Das heißt, es waren also schon auch ein strategisches, wichtiges Element für Feldherren, ja, für Zugsführer, ja, würde man heute sagen. Also all jene, die militärisch auch operieren, war Schach ein wichtiges Element, einfach zum Grundverständnis, sich vorstellen zu können, wie geht's dem Gegner, wo bin ich stärker. Das ist auch etwas, was man ja heutzutage auch vor allem mit Sportarten verbinden kann, aber damals war es wirklich wichtig, dass Ritter auch Schach spielen konnten, weil es eben auch sozusagen den geistigen Kampfgeist, der Kampfgeist, ja, der mentale Kampfgeist, sich vorzustellen, ja, wo kann ich und wie kann ich gewinnen, sich überträgt eben auch auf den echten Kampf, der dann zu bestehen war. Ja, ja. Und gab es Gruppen, die ausgeschlossen waren, die nicht Schach spielen durften? Darüber weiß ich jetzt nichts, also das, aber es war natürlich früher eben so, also so wie nicht alle Zugang zu einem Kalender zum Beispiel hatten auch nicht alle Zugang zu einem Schach oder Schachspiel, weil, ja, wenn man Ritter werden wollte, ja, dann musste man es halt können, aber so etwas wie Kinderschach oder sowas gab es nicht, auch Frauen hat man nicht so gerne gesehen am Schachbrett. Ja, das ist doch eine große Gruppe. aber das hat sich natürlich stark gewandelt und man kann sagen, also heutzutage ist der Zugang natürlich sehr offen und damals war er prinzipiell, ich sage jetzt nicht verschlossen, aber es war schwierig, den Zugang zu bekommen. Also wenn man nicht zu den prädestinierten Gruppen gehörte, also wo das einfach dazugehört, das Schach. Ne? 8x8 Felder hat es schon immer gegeben. 8x8 Felder hat es schon immer gegeben, ja. Also nicht 9x9, 10x10, 3x3. Es gibt natürlich immer so Varianten. Also ich glaube, jetzt gibt es auch ein Spiel, also Schach zu viert, ja, da gibt es auch so extra Felder. Oder 3D-Schach, glaube ich. 3D-Schach, ja, so wie man es beim Raumschiff Enterprise auch gesehen hat, ja, also diese quasi stufenförmigen Schachbretter, ja, die man dreidimensional spielt. Das ist aber, sind alles nur so Nebenvarianten, mit denen man nicht, ja, das ist so eine Art Ersatzspiel, aber das wirkliche Schach ist wohl das Einzige, das auf Dauer wirklich diese Faszination ausgeübt hat mit diesen 8x8. Komisch, gell? 8x8, genau 8x8. Ja, es ist ja wie beim Fußball. Beim Fußball ist das das sind die Dimensionen und die Anzahl an Spielern so passend, dass das Spiel von der Punktezahl attraktiv bleibt. Genau, also 3:0, keine Ahnung, oder 2:2. Aber beim Handball gibt es ja mehr Tore, beim Basketball auch. Also da bleibt das Spiel dicht, spannend und knackig. Ja, und 8x8 dürfte für Schach die optimale Verteilung sein. Da geht es ja eben darum, dass man ja quasi seine Leute, die Schachfiguren, gegen die Leute des Gegners, also die gegnerischen Schachfiguren, antreten lässt. Also es sind ja insgesamt dann 32 Figuren am Brett, 16 eigene und 16 vom Gegner. Das heißt, jedes zweite Feld im Prinzip eigentlich besetzt, bis es halt dann zu ersten Abtauschen kommt. Aber im Großen und Ganzen ist es auch hier so, dass man von einer harmonischen Verteilung sprechen kann, denn ja, nach den ersten Eröffnungszügen sind meistens 2 bis 4 Figuren abgetauscht und dann hat man so ein bisschen weniger als die Hälfte des Brettes besetzt. Ja, es ist noch genug Platz, dass man mit manchen Figuren einigermaßen weit kommt, aber es ist auch nicht so, dass nichts mehr los ist. Ne? Also, und wie werden die Partien dann üblicherweise beendet, also mit Schachmatt oder Remis, das sind die zwei möglichen Ergebnisse, ja. Also unentschieden oder den Gegner geschlagen. Ich kann gewinnen, Remis oder verlieren. Ja. Wenn ich Matt setze, ja, dann habe ich gewonnen, das ist klar. Für das Remis gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Das eine ist das Patt, ja, wo der Gegner einfach nicht mehr ziehen kann, aber auch sein König nicht bedroht ist. Okay. Das nennt man Patt. Ja, ja. Das führt dann zu einem Unentschieden. Man kann aber Remis auch vereinbaren, indem man dem Gegner lieb anschaut und ihm die Hand rüberreicht und Remis anbietet. Wenn er einwilligt, dann ist die Partie als Remis gewertet. Er kann es aber auch ablehnen, indem er sagt, ich möchte mir es weiter anschauen oder einfach ohne etwas zu sagen einen Zug macht und die Uhr drückt, dann ist auch dokumentiert, Remis kommt für ihn nicht in Frage. Und wenn eine Spielabfolge dann immer wieder gespielt wird, ist das das Patt? Nein, das ist nicht das Patt, das ist die dritte Variante, wie ein Remis zustande kommen kann. Also wenn Zugwiederholungen stattfinden, die nicht müssen gar nicht einmal hintereinander sein, sondern es muss dreimal in einer Partie dieselbe Stellung mit demselben Spieler am Zug auftauchen, dann hat dieser Spieler das Recht, auch ein Remis zu fordern. Ja. Zu fordern, er muss es nicht kriegen. Aber er muss, naja, wenn er es fordert, dann muss er es auch kriegen. Ja. Aber er muss es auch nicht fordern. Also er kann sagen, okay, wir haben zwar dreimal wiederholt, aber ich spiele trotzdem weiter. Ich sag lieber nichts, weil ich glaube, ich gewinne es. Meistens ist es aber natürlich so, dass wenn Züge dreimal vor allem hintereinander am Brett auftauchen, ja, dass die Absicht unverkennbar ist, hier ein Remis zu erzwingen, ja, und dann kriegen das alle mit. Aber es muss nicht hintereinander sein und da kann man schon sein, dass man es vielleicht einmal auch zu Beginn seiner Schachkarriere übersieht, dass diese Stellung schon dreimal da ist und es werden manchmal die Züge wiederholt ein, zweimal, um Zeit zu gewinnen. Wenn ich 40 Züge in 2 Stunden mache, dann kann ich ruhig zweimal wiederholen, dann habe ich 2 Züge mehr. Mhm. Da brauche ich nicht nachdenken, ja, da fahren wir mal hin und her, aber beim dritten Mal kann ich mir ja dann überlegen, so kann ich Zeit gewinnen ein bisschen. Das wird ja auch gemacht bei größeren Turnieren mitunter, dass man einmal eine Zugwiederholung einschaltet, um einfach einen Zug abzubauen. Ne? Muss also dann, er muss ja 40 Züge machen. Er muss 40 Züge machen. In zwei Stunden. Ne? Und wenn ich einmal eine Zugwiederholung einbaue, die recht schnell geht, ja, dann habe ich mehr dann Züge. Dann habe ich einmal mehr Züge gemacht und brauche sozusagen nur mehr noch weniger Züge in der Restzeit machen. Ne? Jetzt muss man helfen. 40 Züge machen heißt, man kann die Partie nicht beenden. Na, man muss nicht, ja, sagen wir mal so, man muss nicht 40 Züge machen. Es kann ja die Partie auch schon früher zu Ende gehen. Aber wenn man 40 Züge macht, ja, dann muss es innerhalb der Zeitvorgabe stattfinden, ja, innerhalb der 2 Stunden. Ja. Und man kann natürlich schon abschätzen, ob man noch weiter weg von einem Sieg ist oder ob man schon knapp davor steht. Ne? Beziehungsweise auch, wie viel Restzeit habe ich noch. Wenn ich jetzt 37 Züge absolviert habe und ich sehe jetzt nicht gleich irgendwo einen zwingenden Gewinnweg, dann kann ich natürlich jetzt hergehen und sage, ich mache mal 2-mal eine Zugwiederholung, dann habe ich schon 39 Züge und dann kann ich für den 40. Dann noch nachdenken, weil mir einfach ja noch immer fast dieselbe Zeit überbleibt wie vor dem 37. Zug. Ne? Was ist, wenn die Zeit aus ist? Wenn die Zeit aus ist, dann, wenn die Zeit aus ist, muss ich 40 Züge gemacht haben, ja, oder ich habe verloren. Und wenn beide nicht? Wenn beide es nicht schaffen, ja, und sozusagen beide Klappen gefallen sind, ne, so sagt man im Fachjargon, dann ist die Partie unentschieden. So, jetzt denkt einer sehr viel, sehr schnell und hat 40 Züge gemacht und er hat erst 1 Stunde verbraucht von seiner Zeit. Mhm. Und der andere denkt langsam, er hat schon 2 Stunden verbraucht von seiner Zeit und noch nicht, und der hat ja genauso viele Züge, ja. Aber er hat seine Zeit schon verbraucht, dann hat der verloren. Naja, wenn er genau die 40 Züge in 2 Stunden absolviert, dann hat er nicht verloren. Und was passiert dann? Ja, wenn also beide jetzt quasi positiv über die Zeitkontrolle kommen. Genau, ja, das ist die Frage. Ja, dann wird sozusagen die Uhr noch, also dann bekommt jeder noch 30 Minuten dazu. Ja, und dann wird bis zum Fallen der Klappe gespielt. Dann hat natürlich der die 2 Stunden schon verbraucht hat, nur 30 Minuten auf der Uhr stehen und der andere, der erst 1 verbraucht hat, 1 Stunde 30. Ja. Und so wird jetzt bis zum Ende der Partie gespielt. Ja. Das heißt, es wird bis zum Matt gespielt oder bis die Spieler Remis oder sonst irgendwas erreichen, wo sie die Partie als beendet erklären. Aber im Großen und Ganzen hat natürlich der schneller denkt, wenn es über die Zeitkontrolle drüber geht, dann auch dieses Zeitguthaben nimmt er sich für den Rest der Partie mit. Ja. Also der eine hat halt dann 1 Stunde 30, der andere 30 Minuten und dann wird bis zum Ende der Partie gespielt. Und wenn dann einer den anderen matt setzt, dann ist es dort eben zu Ende. Und wenn es Remis gibt, dann gibt es Remis. Das können die beiden ja vereinbaren. Ansonsten gelten auch die Regeln, wo die Klappe fällt, ist verloren. Ne? Und die Klappe? Die Klappe, das ist die Zeitkontrolle bei der Uhr. Also früher bei den mechanischen Uhren gab es ja beim 12er so ein kleines rotes eine Klappe eben, also so ein Fallbeil, ja, das da runterhängt. Ja, und wenn dann der Zeiger zum Fallbeil kommt, dann hebt es sich zunächst und wenn er dann bei 12 steht, dann fällt diese Klappe runter. Ja, und an dem erkennt man, ob die Zeitkontrolle erreicht bzw. überschritten wurde. Heutzutage werden ja nicht mehr mechanische, sondern vor allem elektronische Uhren eingesetzt. Ja, da blinken dann die Nuller auf, ja, und eine Fahne taucht auf. Also es ist im Prinzip ein ähnlicher visueller Vorgang, ja, nur halt nicht mit einer roten Klappe, ja, sondern mit einem schwarz blinkenden Fähnchen oder sonst was in der Richtung. Aber der Ausdruck, die Klappe ist gefallen, hat sich gehalten. Stimmt. In der Alltagssprache sogar. In der Alltagssprache des Schachs, ja, wird entweder Zeit reklamiert oder man sagt einfach Klappe, ja, dann meint man die Zeit, ja, die ist abgelaufen. Wenn also man mit einem Gegner beisammen sitzt, ja, und man spielt und dann sieht man, beim Gegner steht schon der Nuller dort, dann kann ich ganz einfach sagen Klappe, ja, und dann weiß der genau, was gemeint ist. Nämlich, dass seine Zeit abgelaufen ist und er verloren hat. Und das ist wirklich verloren. Das egal, dann, wie der Stand auch brenzlig für mich ist, wenn er die Zeit aufgebraucht hat, ist es meine Partie. Punkt. Ja, es ist an sich ist es ein Punkt. Also es gibt der Gewinner ganz, kriegt ganz einen wenige Punkt. Ausnahmen, nämlich wenn der Gegner, ja, der Gegner jetzt, der mit der Klappe fällt, ja, und der hat vielleicht, also was weiß ich, ein Material, ja, mit dem er mich matt setzen könnte, aber er schafft es nicht mehr. Und ich, ja, der die Zeit reklamiert, habe vielleicht nur noch den blanken König oder eben nicht mehr genügend Material, dass ich ihn, wenn ich alle Zeit der Welt hätte, nie mehr matt setzen könnte. Dann ist die Partie als unentschieden zu werten. Ja, weil ich kann nicht mehr matt setzen, er hat mit der Zeit verloren, dann ist das ein Remis. Aber wenn ich nur Bauer und König habe, ich könnte den Bauern zur Dame führen, dann könnte ich auch matt setzen, dann werde ich schon gewinnen. Also mit König und Bauer reicht es mir schon, die Klappe zu reklamieren. Ne? Mit König und Läufer könnte ich das nicht machen, weil mit einem Läufer alleine kann man nicht matt setzen. Da gibt, das ist immer eindeutig oder streitet man dann auch? Das ist an sich ziemlich eindeutig. Ja, also und Remis ist ein halber Punkt? Remis ist ein halber Punkt, da bekommt jeder einen halben Punkt in der Tabelle und beim Sieg einen ganzen. Verstehe. Das sind also die drei Möglichkeiten, verlieren, ja, gewinnen verlieren und Remis. Null Punkte, Remis ein halber und der Sieg ein ganzer Punkt. Die Stärken, wie gut einer ist im Schach, kann man doch merken wahrscheinlich, wenn man mit wem spielt und es wird einem langweilig. Oder weil man wird dir langweilig, wenn du mit Leuten spielst, die nicht so gut spielen? Also spürst du das? Wo spürst du das, dass der stärker, schwächer ist? Es gibt manchmal die Art und Weise, wie Figuren bewegt werden. Daran kann man schon einiges erkennen, daran kann man auch die Talentierten erkennen, auch bei den Kindern, die Art und Weise, wie die Figuren aufstellen, wie sie ziehen damit. Ja. Und was heißt wie? Wie soll man das beschreiben? Man könnte jetzt sagen, okay, es gibt halt welche, ja, die nehmen Figuren klobig in die Hand und geistern dann mit der Figur in der Hand suchend über dem Brett und dann stellen sie sie schlampig auf ein Feld, ja, und vielleicht fallen dann noch zwei, drei Figuren um dabei. Und da gibt's andere, die denken nach, nehmen zielsicher die Figur in die Hand, ein schneller Griff auf die Figur genau drauf, nehmen diese Figur, stellen sie richtig auf ein Feld und nehmen die Hand auch wieder zurück. Also nicht dieses Herumtasten. Das müssen jetzt noch nicht so unbedingt die professionellsten Züge sein, aber das sieht man eben oft auch schon bei den Kleinen, ja, ob die wirklich Schachspieler werden könnten. Ja, wenn sie die Figur wirklich so bewegen, ja, dann ist da was dran. Das ist für mich zum Beispiel auch so ein kleines Signal. Hallo, dem Burschen, das Mädchen, das schaue ich mal genauer an, wie die sich weiterentwickeln. Und stimmt das immer? Ja, also es gibt es wird immer überall Ausnahmen geben. Ja, ja. Das ist eine taugliche Regel, ja, wie ich auch so ein bisschen Talente herausfinde. Ja. Kann man natürlich auch schief liegen, das stimmt schon. Aber man hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und an all das, ja, wo ich sage, da habe ich einen guten Leitfaden, ja, da bleibe ich schon dran und meistens funktioniert das auch so. Und das kannst du wahrscheinlich entwickeln auch, oder? Einer, der vielleicht am Anfang das noch herumfährt, wird möglicherweise in einem späteren Zustand oder ist das schon für die Entwicklung auch ein Hinweis? Freilich muss man allen ein bisschen Zeit geben, aber ja. Man sieht, also wenn alle jetzt beginnen im September, ja, mit Schulbeginn und der Schulschach startet meistens also Ende September, Anfang Oktober dann, also wenn dann alles akklimatisiert ist, dann kommen eben diese Freizeitkurse dazu und auch eben das Schach. Und dann kommen ja auch da die Neulinge und jetzt fangen die ja mal an, die Figuren zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das dauert wohl eine gewisse Zeit, aber die einen schaffen es früher und die anderen später. Das ist ja so, wie wenn Kinder mit dem Fußball herumlaufen, die einen hauen ständig daneben. Also hier werden die Talentierteren wahrscheinlich relativ bald den Ball anders treffen als die nicht so talentiert sind. Und beim Schach ist es ziemlich ähnlich. Also die sozusagen ein Gefühl für diese Figuren entwickeln können, um das jetzt einmal so zu beschreiben, die werden auch mit denen speziell umgehen. Ne? Und nehmen dann die Figuren eben auch so in die Hand, dass es wirklich schon wie ein Zug ausschaut nach einem Monat. Ne? Und andere wissen nicht gescheit, wie sie dort hinkommen. Also es ist ja für ganz kleine Leute ja gar nicht so einfach, jetzt sozusagen mit einer Dame auf die andere Seite des Brettes zu ziehen, vor allem wenn es noch voll besetzt ist vielleicht und dabei also nicht jetzt alles gleich mit dem Ärmel umzuwerfen. All das sind motorische Fähigkeiten, die da auch dazugehören. Feinmotorische. Und, ja, feinmotorisch, ja. Darum sage ich auch immer am Anfang, stellst das Brett auf, lass die Kinder ein bisschen ziehen, auch zu Hause, ja, damit sie ein Gefühl bekommen, wie ziehen die Figuren. Es ist für Sechsjährige oft nicht so einfach diagonal zu ziehen. Ja, diese schöne Schräge, ja. Das, was uns für uns völlig normal ist, eine Diagonale zu sehen, ja. Nicht nur zu sehen, sondern auch zu ziehen von A1 nach A8. Ja, also wirklich schön schief zu ziehen. Und das ist schon auch etwas, was man üben kann, was auch vielleicht beim einen oder anderen schneller geht. Und das macht auch so ein bisschen das Talent aus, beziehungsweise das wahre Interesse. Ja, da steckt dann Herzblut dahinter, da weiß man, okay, da geht's um was. Ja. Wie ziehen denn die Schachprofis von A1 nach H8? Fahren die Strecke ab oder stellen die einfach von Anfang über irgendeinen Weg zum Endpunkt? Ja, die nehmen die Figuren und stellen sie hin. Ja, sie fahren also nicht die Diagonale durch in der Luft. Das machen die nicht, das machen die Kinder immer am Anfang, ja, damit sie eben auch üben, schön auf der Strecke zu bleiben und ein Gefühl einfach für die Diagonalen zu bekommen. Weil sie sind ja dann eben auch in den fortgeschrittenen Kursen ja wichtige Grundlagen für taktische Elemente, die sie dann noch lernen. Ne? Und diese Entsprechung, die reale Entsprechung am Schachbrett, ist das einfach die reale Version von etwas, was man im Kopf hat? Oder findet das Spiel nur am Brett statt oder nur im Kopf? Oder ist alles dazwischen möglich und im Laufe einer Entwicklung geht man vom absolut Realen, also man hat nur die Stellungen am Brett, ins absolut Geistige, wo man ohne Brett spielt? Das ist schon auch etwas, was Hand in Hand geht. Es gibt ja eben auch Blindschach zum Beispiel, ja, oder Blindenschach, je nachdem. Also Vorstellung macht schon viel aus. Das ist aber etwas, was auch beim Schach trainiert wird am Anfang. Muss ich sehen, damit ich es mir dann umso leichter vorstellen kann. Das heißt, irgendwann weiß ich genau, dass zum Beispiel das Feld C3 ein schwarzes ist, ja, ohne dass ich ein Schachbrett vor mir sehe. Ja. Am Anfang ist das noch nicht so klar. Ne? Das lernt man eben, je öfter man es sieht, je öfter man etwas damit tut, je öfter man Schachfiguren in die Hand nimmt, ein Brett zur Hand nimmt, desto öfter sehe ich es, desto mehr brennt es sich quasi ins Gehirn ein und irgendwann dann kann man eben zum Beispiel irgendeine Eröffnungsvariante bis zum 10. Zug ansagen, ja, indem man sagt, okay, E4, E5, Springer F3, Springer C6 und so weiter, ja, die Züge einfach von sich gibt und sich aber auch vorstellen kann, nicht nur jetzt die Abfolge auswendig lernt wie ein Gedicht, sondern sich eigentlich dabei auch schon vorstellt, wie die Figuren dabei auch wirklich ziehen. Und das kommt ja eben auch immer alles erst mit der Zeit. Und das ist ja auch ein wesentliches Element beim Schachtraining, diese Vorstellung, die Rechentiefe zu trainieren. Ja, dass man sagt, okay, so steht's jetzt, weiß macht diesen Zug, schwarz macht diesen Zug, wie steht's dann? Das muss ich vorher abschätzen, denn sobald ich eine Figur in die Hand nehme, muss ich auch mit ihr ziehen. Ja, ich kann dann nicht sagen, okay, schauen wir uns eine andere Variante an, die gefällt mir nicht. Wir können nicht Züge zurücknehmen, das gibt's im Sport nicht. Da würde man ja auch beim Fußball sagen, okay, das Tor, das lass mal, wir stellen uns anders auf, wir spielen es noch einmal. Das geht nicht. Ne? Auch beim Schach gilt berührt, geführt. Oder wie der Lateiner sagt, tactum, actum. Und da muss man wirklich vorher genau wissen, wenn ich etwas tue, ich bin voll verantwortlich für meinen Zug, ja, es gibt keine Ausreden in Wirklichkeit. Wenn ich ihn mache, muss ich wissen oder mir gut vorstellen können, was erwartet mich nach einer gewissen Abfolge von Zügen. Wenn ich die Figuren zurechtrücken möchte, ja, dann muss man auch was sagen vorher. Dann sollte man schon vorher was sagen. Da gibt es diesen schönen französischen Ausdruck J'adoube. Ja, das heißt, ich rücke zurecht. Man kann es natürlich auch auf Deutsch sagen. Die Kinder sagen es gerne auf Französisch, weil das ist kürzer. Und für die ist es einfach J'adoube. Ja. Und dann darf man berühren und dann darf man zurechtrücken. Berühren. Es gilt natürlich nicht, wenn man jetzt wirklich mit der vollen Absicht eine Figur zu ziehen, hingreift und dann plötzlich erkennt, der Zug wäre gar nicht so gut und dann J'adoube sagt. Ja, also das ist sozusagen natürlich nicht ein Zurechtrücken, sondern nur ein Aufmerksam machen, dass man in Wirklichkeit jetzt einen Fehlzug geplant hat. Ja. Also man darf J'adoube nur dann sagen, wenn auch wirklich die Absicht besteht, wirklich nur eine Figur zurechtzurücken. Und wenn ich zu dir zum Beispiel sage, Springer C3 auf E2, geht das? Springer C3 auf E2 ist ein möglicher Zug. Ja. Okay. Kommt auf die Stellung an. Ja, ja. Ne? Also wenn dort was steht, ja, von meinen eigenen Figuren dann nicht. Aber im Prinzip wäre das also ein möglicher Zug, ja. Und siehst du das? Oder siehst du da nur die Buchstaben? Oder spürst du das? Oder wie ist das? Wo ist das bei dir? Also jetzt hatte ich mir ein leeres Feld vorgestellt mit einem Springer auf C3, der halt jetzt nach E2 zieht. Okay. Ja. Welche Farbe hat der Springer gehabt? Der hat für mich weiß gehabt. Okay. Weiß? Der weiße Springer typischerweise dort eher steht am Anfang. Ah, okay. Könnte aber natürlich ein schwarzer auch sein, aber ich habe einen weißen vorgestellt. Weiß ist ja immer die Seite, die beginnt. Ja. Und da gibt es ja eine Sache, dass die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bei weiß größer ist. Stimmt das? Jein. Also die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist sicherlich, ja, vielleicht eine Spur größer. Zumindest die Schachcomputer rechnen permanent gerne einen winzigen Vorteil am Anfang aus. Aber es ist bisher noch nicht gelungen, einen absoluten Gewinnweg für Weiß zu errechnen. Ja. Wobei ich fürchte, das wird vielleicht nicht mehr so lange dauern, bis es so etwas einmal in der Richtung gibt. Aber es gibt schon sehr tiefe Berechnungen von Varianten, wie weit man kommt. 20, 25 Züge, ja, sind schon quasi ausgetreten in der Theorie in manchen Eröffnungen und dann, ist aber noch immer nicht klar, wer dann gewinnt. Aber was bereits berechenbar ist, sind gewisse Stellungen mit 6 oder 7 Steinen, ja, kann man eingeben. Wenn Schwarz jetzt 3 Steine hat und Weiß 4, ja, in wie vielen Zügen matt ist und egal welche, manche Computer können dann schon ausrechnen, das ist ein Matt in 127 Zügen und also da sind wir schon relativ weit mit der Technik. Und je mehr Steine man da sozusagen schon vorprogrammieren kann, ja, ich gebe dir jetzt eine Stellung ein, in wie vielen Zügen ist das matt, je mehr Steine ich das machen kann, desto näher kommen wir sozusagen einem ausberechneten Schach. Ne? Aber mit der Randbedingung unter der besten aller Möglichkeiten. Unter der besten aller Möglichkeiten. Für den, der gewinnen möchte. Ja. Der andere kann ja beliebig noch dreien. Naja, arbeiten oder wie? Natürlich, wenn Mensch gegen Mensch spielt, ja, sind ja doch viele Komponenten noch am Werk. Da spielt die Psychologie viel eine Rolle, spielt die mentale, körperliche und geistige Verfassung stark eine Rolle. Ist man ausgeschlafen, ist man überspielt, ja, hat man gerade ein wichtiges Turnier beendet und sitzt schon im nächsten oder kommt man frisch sozusagen zum Tisch. Das macht es ja momentan auch aus. Ja. Wie schaut der Ernährungsplan aus bei den Spitzenspielern? Ja. Die Bananen sind auch nicht nur im Tennis, sondern auch im Schach ein beliebtes, legales Dopingmittel. Darf man essen beim Spielen? Essen beim Spielen ist an sich nicht wirklich gestattet. Ja. Also man bei den Spitzenspielern, ja, sieht man auch in dem Sinn. Essen, trinken, rauchen. Aber trinken, naja, also rauchen ist verboten. Ja. Wirklich, also, ja? Das hat man jetzt also bis zur zweiten Klasse runter am Brett mehr oder weniger zu den Akten gelegt. Es sind ja auch Jugendmannschaften bereits in den Vereinsmeisterschaften drinnen, aber rauchen darf man jetzt schon, glaube ich, schon 15 Jahre oder vielleicht sogar noch etwas länger nicht mehr. Es gibt aber meistens einen Raucherbereich, also wo die Leute, wenn sie gerade so einen Guster haben, dann hingehen können. Dort können sie dann auch rauchen. Aber mit dem Essen ist es auch so etwas, ja, weil meistens wird er doch in Lokalen gespielt und dann geht man halt in den Bereich raus, wo man essen kann. Der Kaffee kommt meistens mit ans Brett oder ein Cola oder ein Wasser oder sonst etwas. Also die Wasserflasche gehört ja eher auch zum Spitzensport dazu. Das kann durchaus neben dem Brett Platz haben, aber das zweigängige Menü hat neben dem Brett nichts verloren. Mhm. Und wenn du mit Erwachsenen spielst, wie merkst du dann, ob der stärker ist oder schwächer ist als du? Und ist das immer eindeutig? Also es gibt natürlich einen objektiven Messgrad, ja, an dem kann man sich schon einmal orientieren, mit wem man es zu tun hat. Das ist die sogenannte Elo-Zahl. Genau, das ist das Handicap beim man könnte sagen, ja, analog zum Handicap beim Golf ist oder ATP-Listen beim Tennis ist das bei die Elo-Zahl. Die Elo-Zahl, genau, ja. Die Elo-Zahl ist eine Wertungszahl, die ein Professor Elo einmal entwickelt hat. Der hieß so. Der hieß so, ja. Also. Und diese Wertungszahl misst, also es geht darum sozusagen, dass man eine Wahrscheinlichkeit einmal zunächst aufstellt, ja, wer gegen wen gewinnen wird, höchstwahrscheinlich. Ja. Also irgendwo beginnen einmal die Spieler, wenn keiner eine Zahl hat, ja, dann beginnt man bei 800, ja, das ist sozusagen der unterste Level und von diesen 800 kann man sich dann hocharbeiten bis zum absoluten Spitzenspieler oder der Nummer 1 der Welt, den Magnus Carlsen, der jetzt 2870 oder 80 hat. Also 2870? Ja. Von 8, okay. Aber wir fangen, also wer noch keine Elo-Zahl hat, der beginnt quasi mal bei 0 zunächst. Das heißt, keine Einstufung, da muss er eine gewisse Anzahl von Wertungspartien erreichen. Und wenn er die hat, also so 5 bis 9 Partien, je nachdem wie die Ergebnisse ausschauen, dann bekommt er eine Elo-Zahl. Die hängt einmal davon ab, gegen wen hat er gespielt, wie hoch waren die Elo-Zahlen der Gegner. Aha. Ja, und wenn das sehr starke Gegner waren, dann reicht vielleicht halt schon eine Ausbeute von einem Punkt aus 5 Partien, ja, dass man auch eine recht akzeptable Zahl kriegt, weil ja die Wahrscheinlichkeit sehr gering war, gegen so einen zu gewinnen. Und wenn mir da einmal so ein Punkt gelingt und die Wahrscheinlichkeit vielleicht lag bei 5% und ich habe eigentlich 20 Ausbeute, dann werde ich da ordentlich dazu gewinnen. Wenn ich hingegen eine hohe Elo-Zahl habe und spiele gegen sehr schwache Gegner und verliere dann eine Partie von den 5 und die Wahrscheinlichkeit war aber zu 95% so gegeben, dass ich alle hätte gewinnen sollen, dann werde ich sogar Elo verlieren, obwohl ich 4 aus 5 gemacht habe. Mhm. Also es hat mit Wahrscheinlichkeit zu tun und die hängt davon ab, wie hoch ist die Wertungszahl meiner Gegner und wie hoch ist meine eigene. Ist der Gegner stärker, dann werde ich weniger als 50% Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Gewinne ich dennoch, werde ich ordentlich dazu bekommen. Verliere ich, dann bin ich ja unter meiner Wahrscheinlichkeit, weil wenn die zum Beispiel bei 30% liegt und ich mache 0, weil beim Verlieren mache ich ja 0, werde ich schon Elo verlieren, aber eben nur zu 30% von einem speziellen Faktor, der in diesem Elo-Programm mit dabei ist. Man kann sagen, für die breiten Spieler, ja, die so zwischen 1000 und 1500 Elo haben, liegt der Faktor ungefähr bei 40. Ja. Also wenn ich eine Wahrscheinlichkeit habe von 30% eine Partie zu gewinnen, ja, dann würde ich ja 70% von dem Faktor dazu bekommen. Ja, das wären dann 28 Elo-Punkte. Wenn ich verliere, dann werde ich 12 Punkte verlieren. Ja, 30% von 40, so in etwa. Ja. Und bei einem Unentschieden, ja, das würde ja auch schon über meinen Erwartungen liegen, wenn ich mit 30% eingestuft bin und mache eigentlich 50, ja, dann würde ich eben 20% vom Faktor dazugewinnen, hätte ich auch noch immerhin 8 Elo-Punkte als Plus verbucht. Deswegen ist es manchmal ganz interessant, gegen etwas Stärkere zu spielen, weil man in der Wertungszahl besser raufkommt und nur ein bisschen riskiert. Und gegen Schwächere ist der Druck relativ groß. Ich muss ja gewinnen, denn wenn ich es nicht tue, dann verliere ich in der Wertung. Und wie wird rausgerechnet, wie oft man spielt? Weil sonst wäre ja, wenn ich oft spiele, würde meine Elo-Zahl ständig steigen durch die Anzahl an Spielen? Nein. Ja, also es gibt ein Limit, ja. Also die Elo-Zahlen werden quartalsweise immer adaptiert und innerhalb eines Quartals werden alle Spiele eingesammelt. So, verstehe. Und das sollte, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 30 Partien sind oder 35, irgendwo da dazwischen. Also man kann nicht 100 Partien spielen, ja, gegen jetzt, sage ich, ganz schwache Gegner und lauter Siege einreichen, da würde man dann so hochschnellen. Es wird also schon irgendwo gekappt, aber es sage in der Regel ist es auch gar nicht so leicht, 30 gewertete Schachpartien in einem Quartal zu spielen. Und das Ganze muss ja im Rahmen eines Turniers stattfinden. Und so viele Turniere gibt es auch nicht, dass man die alle gleichzeitig besuchen kann und vielleicht noch einen Beruf auch nachgeht zwischendurch. Denn immerhin 30 Partien heißt 30 Tage. Es wird ja oft nur eine Partie an einem Tag gespielt. Naja, dann habe ich noch Feiertage oder sonst irgendwas und ja, ein Quartal ist schneller um, als man glaubt. Aber so in der Regel hat man, jetzt sage ich mal so, vielleicht 5 bis 10 Partien irgendwo im Quartal. Manche haben auch vielleicht 20, ja, aber viel mehr wird es nicht sein. Ja, natürlich kann ich überall mitspielen, Vereinsmeisterschaften, da ein Turnier oder ich mache die Spitzenspieler, ja, haben Bundesliga oder sonst was, Landesmeisterschaften, kommt ja viel zusammen. Aber kann ich mir das leisten? Muss ich über das Startgeld bezahlen? Naja, also je stärker man ist, desto weniger Startgeld wird oft verlangt. Ja, jetzt sage ich einmal so, also dass manche ab einem bestimmten Elo-Stand, ja, meistens steht so bei den Ausschreibungen über 2400 Nenngeld befreit. Mhm. Das lockt ja die Leute her, da kommen ein paar Starke. Mhm. Und da hat man ja dann die Gelegenheit, gegen so einen einmal zu spielen. Ne? Das sind so die Aushängeschilder, aber den lässt man herein und dann melden sich 3 gute Spieler auch noch an. Ja, die zahlen dann ihr Nenngeld und die wären gar nicht gekommen, wenn nicht der Superstar von Russland, von Serbien, von Polen oder sonst woher kommt. Ja. Und wie teilt man sich denn auf, wenn jetzt 3 Spieler mit ihm spielen wollen? Naja, wer darf mit ihm? Also es geht ja jetzt vor allem darum, also bei einem Turnier, da melden sich eben Leute an, ja, die miteinander ein Turnier spielen wollen. Das Turnier, also der Turnierleiter wird dann diese Startrangliste einmal hernehmen. Wer wird aller mitspielen? Jetzt sage ich einmal Hausnummer, es sind 30 Leute, die in einem Turnier mitspielen. Dann hat er jetzt diese Liste all dieser 30 Leute und der Elo-Zahlen. Auch von diesen Leuten eine Startrangliste erstellen. Die ist nach den Elo-Zahlen geordnet. Das heißt, Startnummer 1 bekommt er mit der höchsten Zahl, Startnummer 2 dann mit der zweithöchsten und so weiter. Okay. Dann habe ich einmal eine geordnete Startrangliste. Okay. Dann muss man halt schauen, wie viele Runden wird das Turnier gespielt. Das steht in der Ausschreibung. Das hängt davon ab, also wie der Turnierdirektor sein Turnier plant. Ich sage, typischerweise werden oft 7 Runden, manchmal auch 9 gespielt. Aber sagen wir mal, in der Ausschreibung steht, es werden 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Okay. Damit man weiß, was das ist. 7 Runden ist klar, also es hat jeder 7 Matches zu bestreiten. Von diesen 30 Leuten, die da dabei sind. Jetzt ist aber die Frage, wer spielt da gegen wen? Und dafür wurde dieses Schweizer System erfunden, sage ich jetzt einmal, hergeht und sagt, okay, in der ersten Runde wird einmal bei den 30 Leuten, ja, die Nummer 1 gegen die Nummer 16, wenn man es jetzt nicht teilt, aber nur zum einfacheren Verständnis, die Startnummer 1 gegen die Startnummer 16, Startnummer 2 gegen 17, 3 gegen 18 und so weiter mal spielen. Ne? Ja, aber das ist ja schon eine Annahme, die man trifft, der Stärkste mit dem Mittelsten. Ja, der Stärkste mit dem Mittelsten, ja. Das ist eine Annahme, ja. Okay, warum nicht der Stärkste mit den Schwächsten? Weil es nicht lustig ist. Ich sage jetzt einmal nicht unbedingt da etwas, was sehr, sehr zielführend ist, weil der Stärkste mit dem Schwächsten, ja. Man kann alles so oder so aufbauen, aber ich sage, okay, es hat schon so seine Vorteile, ja, dass sozusagen die in der Mitte sind, ja, die haben ja doch noch eine gewisse Chance, gegen den ganz Starken zu gewinnen. Wir wissen ja, dass die Chancen, Wahrscheinlichkeit hängen halt von den Wertungszahlen ab, aber damit der Große also nicht nur jetzt Agmade Wiesen vorfindet, sondern wenigstens ein bisschen nachdenken muss, ja, ist gar nicht einmal so schlecht, dass der Mittlere genommen wird. Aber der Stärkste mit dem Zweitstärksten? Das ist wiederum nicht ganz so toll, wenn man eine zum Beispiel beim Fußball sagen würde, okay, wir fangen bei der Fußball-WM nicht mit der Vorrunde an, sondern wir nehmen einmal gleich die ersten Top-Mannschaften. Dann verliert das Turnier sicher auch seinen Reiz. Ja. Das heißt, man muss es dort hinkriegen, dass irgendwann in einer Schlüsselrunde dann die zwei gegeneinander spielen. Und dafür ist dieses Schweizer System auch ganz gut, denn zunächst spielen wir in der ersten Runde mal diese Paarungen ihre Partien aus. Entschuldigung, Zufall könnte ja auch noch sein. Völlig auslosen. Ja, das könnte man natürlich auch, ja. Das ist vielleicht dann sinnvoll, wenn alle keine Wertungszahl haben oder alle die gleiche. Ansonsten ist diese Vorgehensweise schon ganz, ganz gut. Ich lasse jetzt einmal 1 gegen 16, 2 gegen 17 und so weiter spielen. Ja. Es ist dann auch klar, wer weiß und wer schwarz hat. Das gibt also dafür schon ganz gute Computerprogramme, wo man auf Knopfdruck einmal die Auslosung der ersten Runde bekommt. Und die Wahrscheinlichkeit wird dann eher größer sein, dass eben Nummer 1 gewinnt. Genau, also in der ersten Runde werden oft die Favoritenbretter gewinnen, wobei natürlich 2 gegen 17, okay, 3 gegen 18 vielleicht auch noch. Manchmal gibt es da schon Überraschungen dann auch, ja, das schon. Aber sagen wir mal, okay, es ist jetzt einmal irgendwie so normal verteilt, meinetwegen die ersten drei Bretter gewinnen, irgendwo so in der Mitte tut sich halt dann auch noch was. Dann habe ich am Ende der ersten Runde Leute, die gewonnen haben, die haben einen Punkt, Leute, die Remis gespielt haben, die haben einen halben Punkt und Leute, die verloren haben, die haben null Punkte. Jetzt geht man im Schweizer System her für die zweite Runde und paart jetzt die Leute, die alle einen Punkt haben, die einen halben haben und die null haben. Das heißt, die Sieger spielen gegeneinander, die Remis gespielt haben, spielen gegeneinander und die verloren haben, spielen gegeneinander. Dann gibt es sicherlich nach der zweiten Runde dann schon welche, die haben schon bereits zwei Punkte, weil sie zweimal gewonnen haben. Entschuldigung, in der zweiten Runde kann es dann eben schon sein, dass jemand von eher unten mit einem von ganz oben auch spielt. Wenn er die erste Runde gewonnen hat. Das ist dann, dann eine herausfordernde Runde eigentlich. Das ist dann vielleicht schon die erste herausfordernde Runde. Meistens kommt es aber irgendwo noch nicht zu solchen Spielen, ja, dass man jetzt gleich den absoluten Superstar ausfasst, weil ja, sage ich mal, von einem Teilnehmerfeld von 30 haben, zehn gewonnen, vielleicht ein bisschen mehr Remis, spielen oft nur zwei, drei Bretter. Ja. Wenn also drei Bretter Remis spielen, dann bleiben von 30 Spielern und bleiben 24 über. Ja, und jetzt sage ich, jetzt haben dann 12 gewonnen und 12 verloren. Ne? Und die 12 Sieger, die werden jetzt gegeneinander wieder ausgelost. Die Remis gespielt haben auch und die verloren haben auch. Wobei im Schweizer System nicht zweimal die gleiche Paarung auftreten darf. Also wenn ich Remis spiele, ja, dann bleiben jetzt gar nicht mehr so viele andere über. Also den gleichen noch einmal gibt es dann nicht in der zweiten Runde. Das muss dann schon ein anderer sein. Und dann wird diese zweite Runde gespielt und dann gibt es natürlich von denen, die gewonnen haben, dort auch in der zweiten Runde wieder einer, der noch einmal gewinnt und welche, die dann in der zweiten Runde verlieren, also welche, die dann in Summe zwei Punkte haben und in Summe einen Punkt. Genauso wird es bei denen, die Remis spielen, vielleicht Gewinner und Verlierer geben. Also man könnte haben 2 Punkte, mhm. 1,5, 1,5 oder 0. Mhm. Das heißt, ich habe 5 Gruppen dann genau. eigentlich mhm. schon. Ne? Und auch hier werden wieder die mit gleichem Punktestand gepaart. Das heißt, das Schweizer System versucht immer, die, die im Turnier jetzt gerade die gleiche Leistung haben, gegeneinander spielen zu lassen. Ja? Mhm. Und dann kommt es meistens so, dass natürlich der erste und zweite werden relativ viel gewinnen. Ja? Die Gruppe derjenigen, die immer alle gewinnen, wird immer kleiner. Ja? Und meistens ist es dann so, dass in der 4. oder 5. Runde dann wirklich die beiden spielen. Aber eben nicht gleich zu Beginn, ja, ja. sondern in der 4. oder 5. Runde. Dann kommt es häufig auch vor, dass die dann noch Remis spielen, ja? gegeneinander, um sich beide jetzt noch nicht die Chancen zu vertun und dann im Fernduell in der 6. und 7. Runde. Das heißt, wie schlagen sie sich dann in den beiden letzten Runden? Fällt dann oft die Entscheidung. Ne? Fernduell? Ja, Fernduell. In der direkten Begegnung, wir kommen jetzt noch 4 Runden zueinander auf den Tisch, ja, sind die beiden Stärksten und jetzt spielen wir miteinander. Und jetzt vereinbaren wir ein Remis, ja, dann haben wir jetzt beide 4,5. Mhm. Ja. Ja, jetzt geht ja das Turnier ja noch weiter. Ja. Du wirst gegen einen Gegner spielen und ich werde gegen einen anderen spielen. Ja. Aber wenn dann jetzt sozusagen einer nachlässt, ja, bei den Verbleibenden, ja, dann kommt er in der Tabelle ins Hintertreffen. Ja. Das heißt, es müssen natürlich schon auch beide versuchen, die da an der Spitze liegen, ihr Bestes weiterzugeben. Und ja, wenn halt dann zum Beispiel einer in der 6. Runde gewinnt, aber in der 7. Remis spielt und der andere gewinnt aber noch die beiden letzten, dann hat er ja in Summe 1,5 Punkt mehr und dann ist letzten Endes er der Sieger, obwohl in der direkten Begegnung hätten wir wohl Remis gehabt, aber weil seine Leistung ja auch gegenüber den anderen besser war, hat er dann das Turnier gewonnen. Und warum heißt es Fernduell? Naja, Fernduell, weil man ja sozusagen jetzt nicht direkt miteinander kämpft oder gegeneinander kämpft, sondern weil man in Wirklichkeit zwar einen anderen Gegner am Brett hat, aber es geht darum, wie ich mich schlage, damit ich gegen den Zweitplatzierten dann mhm. Oder gegen den Ersten, je nachdem aus welcher Sicht mhm. ich gerade komme, dann letztlich abschneide. Mhm. Verstehe. Mhm. Wow. Wie, wenn du die Edo-Zahl nicht weißt, wie merkst du, wie gut der ist? Wenn man das schon ausschließt, dass man das Angreifen beobachtet, wie er das oder eben ein Faktor ist, wie kriegst du mit, wie gut dein Gegner ist? Wie spürst du den Druck? Also das mit den Angreifen, das betrifft sozusagen eher mehr die Neulinge. Ja, genau. Schach, okay, weil diejenigen, die es schon können, die greifen die Figuren hin. Ordentlich ja, ja. an. Ja. Wenn sie ausgeschlafen sind, dann gibt es da eigentlich nichts zu merken. Aber man merkt vielleicht die Art und Weise, ja, wie sicher jemand jetzt in der Eröffnung ist, wie schnell er da spielt, ja, mhm. und ob einem die Züge, ja, die man macht, sagt, ja, die kenne ich irgendwie aus einem Theoriebuch, ja, und ich schwimme herum, ja. Dann hat man natürlich sich sozusagen ein kleines psychologisches Ei selbst gelegt, ja. Und zwar wie? Ja, indem man sozusagen den Gegner schon einmal höher einstuft, ja, in dem Sinn, ja, weil er gewisse Dinge vielleicht aus seinem Repertoire abspielt und vielleicht hat er aber nur 2 Varianten, die er gut kann und spielt da eine runter und tut so, als ob er sozusagen hier der Feldherr wäre und ich hätte dann das Gefühl, ich müsste mir alles am Brett erarbeiten, ja, weil ich mich nicht auskenne, ja, und das sind so die Möglichkeiten, wo man dann vielleicht sagt, okay, jetzt wenn ich aber nicht weiß, was ich spiele und er glaubt oder ich glaube, dass er weiß, was er tut, dann müsste ich einen Zug erfinden, ja, der von der Theorie sicher abweicht, aber der nicht so schlecht ist, dass man ihn gleich widerlegen kann. Und da ist Goldklasse-Zug. Ein bisschen, ja. Es hat ja Schachspieler gegeben, die haben gesagt, ja, oft ist der zweitbeste Zug am besten zu machen, ja, weil er einfach psychologisch etwas bewirkt, ja. dieses Abweichen von Theorien, von Trampelpfaden, ja, ich lasse dich nicht mein Spiel spielen, ich mache jetzt diesen Zug. Ne? So, jetzt setzt dich damit auseinander, macht's, drückt die Uhr und geht's. Ja. Am besten gleich aufstehen und sagen, okay, ganz gleich allein bleiben mit der Stellung. Man darf ja bei der Partie, muss man ja nicht sitzen bleiben, nicht am Sessel kleben. Es ist auch sogar empfehlenswert, ein bisschen herumzugehen, dass die Zirkulation, das Blutkreislauf, der Blutkreislauf, ja, dass das Ganze wirklich in Schwung bleibt. Ja, vielleicht einmal ein bisschen vor die Tür gehen, frische Luft schnappen oder sonst etwas. Aber ihn einmal mit dieser komischen Stellung da mal alleine lassen und dann einfach schauen, okay, wie sicher ist sein Theoriebuch. Ne? Vielleicht denkt er dann auch ein bisschen nach, dann hat man schon eine gewisse Befriedigung, okay, man regt ihn zum Nachdenken an. Wenn es blöd läuft, wird der Zug widerlegt, ja, kann halt auch sein. Aber in der Regel, ja, wenn man so ein bisschen das überblickt, ja, hat man dann das Gefühl, jetzt kriegt er aber mein Spiel. Ja. Vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt die absolut gesehen beste Stellung, aber es ist die psychologisch beste Stellung, weil ich weiß, dass er jetzt auf mein Spiel einsteigen muss. Nun, er muss sich damit jetzt auseinandersetzen. Er kann nicht mehr seines so durchziehen. Und das merkt man dann? Ja, das kann man schon auch merken. Ja. Also es ist manchmal ganz, ganz interessant, sich die Gegner anzuschauen, welche Grimassen sie schneiden beim Nachdenken oder was sie für Handbewegungen machen. Ja. Also wie sie nachdenken oder ob sie eher gelangweilt reinblicken, ja, dann kann das auch natürlich ein paar Ursachen, aber man entwickelt manchmal so ein bisschen ein Gefühl und ja, oft ist man sich ja auch selbst der stärkste Feind am Brett, ne? Wenn man natürlich jetzt hergeht und sagt, okay, was könnte ich jetzt alles übersehen oder ich sage, okay, wie könnte ich hier einen Vorteil erringen? Das ist ja immer jetzt eine Frage, was habe ich gerade für einen Zugang zum Spiel, aber wenn man so ein paar einen Schritt zurück machen, ist auch manchmal ganz gut. Aufstehen, einen Schritt zurück machen und andere Perspektiven gewinnen. Ja. Sich auch hinter den Gegner zu stellen, wohl wissend, dass es für manche Leute unangenehm ist, wenn hinter einem einer steht, noch dazu der, gegen den ich gerade spiele. Ja. Und du merkst es aber auch jetzt an den Zügen selbst, ob der Gegner auf dich, auf dein Spiel jetzt reagiert. Ob er abweicht von einem. Ja, also es gibt. Ob er einsteigt oder einsteigen muss. Ja, also wenn er das tut, womit ich rechne, ja, wenn ich sage, okay, dann müsste er eigentlich das tun und das kommt dann auch, habe ich natürlich das Gefühl, jetzt muss er mein Spiel spielen, ja, ja. Weil er genau der Zug kommt, den ja. ich erwarte. Ne? Und das jetzt vielleicht nicht mein Zug ist, den man in irgendeinem Theorieabhandlung findet, weil wir aus der Eröffnung schon heraus sind, weil wir schon im Mittelspiel sind und uns da irgendwo vielleicht jetzt auf die ersten Feindberührungen einlassen oder sonst was. Also das entwickelt man so, dieses Gefühl. Das ist ja auch wie eine Sprache mit einem Grundwortschatz. Da gibt es so blaue Bücher, ich glaube vom Klett Verlag, Grundwortschatz Russisch. Wenn man die 1000 oder 2000 Worte kennt, dann kann man, keine Ahnung, 90% von Inhalten verstehen. Ja, und der Aufbauwortschatz ist dann noch einmal, keine Ahnung, 10.000 Worte und man kann dann noch einmal 5% mehr verstehen. Also nicht mehr so viel. Ist das bei Schach auch so, dass es einen Grundwortschatz gibt an Eröffnungen? Ja, so könnte man das sagen. Also es gibt so eine Art erste Eröffnungsbibliothek. Wie viele ja. sind das? Ja, ich sage jetzt einmal mit den, man beginnt vielleicht am besten so, wie sich die Schachhistorie entwickelt hat, also mit Italienisch, mit Spanisch, Schottisch wird jetzt auch ganz gern gebracht, vielleicht ein bisschen Sizilianisch, dass man was anderes hat und Damengambit, dann hat man schon einmal so ein bisschen was abgedeckt. Ja. Das sind fünf verschiedene Eröffnungen. Natürlich gibt es da noch ein, zwei Nebenvarianten dazu, aber ich sage jetzt einmal, wenn man da so in den Grundzügen versteht, auch vor allem, worum es bei der Eröffnung geht, dass es nicht nur sklavisch auswendig lernt, sondern auch wirklich versteht, okay, was ist der Sinn von Sizilianisch zum Beispiel und nicht nur, ich muss nach E4, C5 spielen, weil das haben wir so gelesen, sondern was ist der Sinn von C5? Ich komme eben von der Seite her zu den Zentrumsbauern. Ja, ich möchte mir sozusagen das Spiel so aufbauen, dass ich von der Seite her komme. Ja, also wie halt Feldherren sich auch überlegen, wie greife ich den Feind an, ja, wie stelle ich mich auf. Ja, ist die Eröffnungstheorie oder das Spielen der Eröffnung nichts anderes als die Vorstellung, wie stelle ich mich auf, wie stelle ich meine Mannschaft auf. Das sind meine 16 Leute da, wie stelle ich die auf. Ja, beim Fußball würde ich ja auch nicht alle vor das Tor stellen. Das heißt, die Entwicklung nach vorne ist wichtig, Figuren müssen raus. So haben wir immer die drei goldenen Eröffnungsregeln auch gelernt. Ein Bauer gehört ins Zentrum, die Figuren alle raus und der König in Sicherheit. Und genau so muss man ja auch planen. Ein paar werden ein bisschen da vorne stehen, ein paar müssen hinten aufpassen und ein paar in der Mitte die Fäden ziehen. Das ist beim Schach genauso. Und der Unterschied bei den Eröffnungen liegt jetzt sozusagen, mache ich Flügelangriffe, Zentralangriffe, der direkte Pass nach vor, um es beim Fußball zu bringen. Ja, das wäre also eher die Geschichte von Italienisch. Ja, da geht es darum, schnell alles nach vor. Ja, oder mache ich geschlossene Eröffnungen, spiele ich sozusagen in die Breite beim Fußball. Kann ich auch beim Schach machen. Ich baue mich langsam auf, ja, und lass einmal den Gegner so ein bisschen kommen und versuche ja dann ihn zu überraschen. Ja, also es ist verschiedenste Varianten auch schon bei den Eröffnungen. Und den Sinn dieser Eröffnungen, den sollte man mitverstehen, dann braucht man weniger Eröffnungen jetzt in dem Sinn lernen, jetzt bis zu einem gewissen Spielniveau. Darüber hinaus muss man es natürlich schon. Aber wenn man den Sinn versteht, dann kann man auch wirklich weniger falsche Züge erwischen. Und diese fünf Eröffnungen werden dann praktisch, das ist eine Eröffnung ist dann nicht nur der erste Zug. Der das ist nicht nur der erste Zug, sondern es sind schon halt, ich sage jetzt einmal, fünf bis sieben, acht, neun Züge, ja, so in der Gegend, okay. Ja, dass man einmal so weiß, wie steht es dann, wenn wir quasi aufgestellt sind. Und jetzt, je weiter ich hinten komme, desto weiter wird das dann wahrscheinlich verschwommen sein, welche verschiedenen Möglichkeiten, oder um bei den Worten zu bleiben, da gibt es dann die verschiedenen Endungen, wo es immer noch eine sizilianische Eröffnung ist, aber eben die Varianten, wie du sagst. Praktisch. Genau, also meistens ist es dort beendet, wenn man sagt, alle Figuren sind entwickelt, ja, wo man sagt, okay, jetzt spielen sie alle mit, ja, jetzt stehen sie alle da. Das ist dann der Übergang von der Eröffnung zum Mittelspiel. Jetzt muss ich dann wissen, okay, wie lege ich es, jetzt stehen sie alle da, wie lasse ich sie jetzt nach vorne laufen. Ne? Die Spielarten oder der Spielstil ist ja wie beim Autofahren, wird man oft gebeten anzukreuzen, Fahrstil, sportlich, defensiv, witzig. Gibt es das beim Schach auch? Also es gibt das beim Schach gibt es das auch. Also es gibt natürlich schon Leute, ja, die bevorzugen einen direkteren Stil beim Spielen. Das sind auch oft diejenigen, die vielleicht auch im sonstigen Leben eher für Klarheit eintreten. Ja. Und dann gibt es auch wirklich Leute, die sehr gut lavieren können, nennt man das. Also ziehen, ohne die Stellung jetzt im Wesentlichen zu verändern, herumzufahren, ja, wenn man es jetzt volkstümlich ausdrückt, ohne etwas zu bewegen. Ja. Ja. Es ist so, wie wenn ich sage, also sprechen, ohne etwas auszusagen oder sonst was. Gibt es beim Schwurbeln. Schach, ja. Gibt es also beim Schach auch. Und manchmal gibt es halt so Stellungen, da würde vielleicht dann derjenige ins Hintertreffen geraten, der zuerst einen unüberlegten Angriff macht. Ja, also es taktieren beide herum und wenn dann wirklich keinem mehr etwas einfällt und keiner jetzt die Beherrschung verliert, ne, das kann man ja geistig auch, ne, dann wird die Partie vielleicht auch wirklich unentschieden ausgehen. Oder ich meine, zum Beispiel war ja auch bei den Weltmeistern Karpov einer, der eher das Lavieren auch verstanden hat. Kasparov war fürs Direkte vielleicht auch ein bisschen mehr. War auch in dem Zusammenhang auch recht spannend. Also was setzt sich durch, die abwartende Art oder vielleicht auch die etwas direktere. Nicht, soll jetzt nicht heißen, dass zum Beispiel ein Karpov nicht angreifen hätte können, aber er hat es auch verstanden, zum Beispiel eben auch wirklich sich zu beherrschen, sich zurückzunehmen, den Gegner zu verunsichern mit Abwartezügen, die nicht so aussehen. Das sind ja alles Dinge, die man glaubt, okay, man verlagert das Spiel auf diese Seite und in Wirklichkeit geht es um die andere. Man bereitet etwas vor, versucht es möglichst unauffällig zu machen, überraschend dann zuschlagen zu können. Es gibt viele Varianten, wie man jetzt zu einer vorteilhaften Stellung gelangen kann. Genauso viele gibt es natürlich, wie man dann in eine nachteilige kommen kann, wenn irgendetwas fehlkalkuliert wurde oder anders eingeschätzt. Also beim Schach lebt ja sehr viel von der Einschätzung. Das heißt, das Rechnen jetzt selber, das Berechnen der Züge, das ist sicherlich auch eine Leistung. Aber das entscheidende Element ist es, nicht nur jetzt die fünf Züge durchzurechnen, wenn das, dann das und so weiter, sondern sich vorzustellen, wie schaut das jetzt aus? Wer steht da besser? Das Abschätzen, das Beurteilen, ja, und bis wohin rechne ich? Ich kann sagen, du kannst fünf Züge vorausrechnen und das können die Leute bald. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, einzuschätzen, reicht es, fünf Züge zu rechnen oder muss ich sieben rechnen? Oder muss ich vier rechnen? Und wie schaut es dann aus? Und rechnen heißt auch durchaus nur in bestimmten Bereichen rechnen oder rechnet man da alles ein? Also jetzt sage ich mal, okay, ich stehe vor einer Stellung am Brett und jetzt kann ich mir überlegen, dass ich, einen Angriff starte, ja, der mir einen Vorteil verschafft in einer Variante 1, in einer Variante 2 und bei der dritten bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, so. Und dann gibt es vielleicht noch eine Variante 4, die ich nicht sehe. Ja. Und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, bleibe ich da jetzt am Rechnen dran? Denn ich muss ja eigentlich davon ausgehen, dass auch der Gegner die stärkste Variante wählt. Und wenn es jetzt 1, 2 und 3 gibt, muss ich rechnen, dass er mir 3 entgegensetzt. Mhm. Und brauche mich also mit 1 und 2 nicht mehr beschäftigen, wenn ich weiß, das wäre ein Vorteil für mich. Aber bei 3 weiß ich es noch nicht. Jetzt kann ich sagen, okay, ich versuche hier weiter in die Tiefe zu rechnen. Und dann verzweigen sich da vielleicht wieder zwei, drei Varianten. Na boah. Ja. Und da ist vielleicht dann ein Zug oder zwei Züge auch noch entscheidend. Und dann muss man hier noch zu einem abschließenden Bild kommen. Wer steht dann besser? Bringt mir das etwas? Ja. Ich nehme ja vielleicht auch ein Risiko auf mich, wenn ich jetzt eine Zugfolge in Gang setze, ja, eine bestimmte, zum Beispiel einen Bauern oder gar eine Figur opfere, ja, und wenn das nicht klappt, habe ich dann diesen Bauern oder diese Figur weniger. Ich muss hier also genau sein, ne? Und ich muss auch genau einschätzen, ob es das wert ist, diese Figur zu opfern, ne? Und wenn ich hier eine falsche Vorausberechnung mache oder mir etwas falsch vorstelle, dann wird es schwierig werden. Und gibt es da verschiedene Menschentypen? Ich stelle mir das vor, man kann ja es berechnen, indem man so wie man so Glocken antupft, verschiedene Berechnungen auch wirklich gleich auch sieht, oder? Und es gibt Menschen, die vielleicht wirklich Abfolgen eher haben. Oder manche Leute sehen vielleicht blau. Oder irgendwie, also gibt es da unterschiedliche Arten, etwas, ja, zu berechnen. Also du sagst nämlich berechnen. Berechnen, ja? ist vielleicht, man sagt im Schach immer berechnen, wir rechnen ja eigentlich nicht, ja. Ja, weil es kommen keine Zahlen vor, mit Ausnahme der Figurenwerte vielleicht, aber da rechnet man ja auch nicht mehr wirklich. Aber ihr denkt was aber, durch, aber ihr seht was. Es geht ums Durchdenken, es geht um das sich vorstellen, wie sich das bewegt, ja. Und Schach lebt ja sehr viel vom Abrufen von Mustern. Das heißt, es gibt gewisse Stellungsmuster, die abgerufen werden können. Das ist eben beim Trainieren eben zum Beispiel diese Stufenhefte, ja, um wieder auf die zu kommen. Da sind genug Bilder drinnen, ja, die aus Partien stammen, die gewisse Zugfolgen auch beinhalten, vor allem das Thema Matt, ja, Mattbilder. Das ist ja schon etwas, was ich abrufen kann, wie setzen Läufer und Dame Matt, ja, dieses typische, der eine Läufer da hinten, die Dame vorne auf F7, ja, das sind so typische Mattbilder und die ruft man dann bei gegebenen Stellungen wieder ab, ja. Sicher muss man sich halt schön langsam auch dann sein, dass die abgerufene Stellung nicht nur eine Ähnlichkeit hat mit der, die am Brett ist, sondern dass sie vom Typus her auch dem entspricht, dass das Feld F7 zum Beispiel halt nicht gedeckt ist, weil sonst kann ich dort nicht matt setzen. Also das muss ich eben dann sehen, aber es geht darum, eben diese ganzen Bilder abzurufen, ja, und das Genie kann das eben abrufen, ja, zu einem Zeitpunkt, ja, da ist die Kreativität ja auch gefragt, weil wo greife ich hin? Das ist wie bei einem Bücherregal, ja, das ist jetzt die Aufgabenstellung, welches nehme ich raus? Welches Bild passt zu der Stellung? Ne? Welcher Angriffs- oder Angriffstyp, welcher Verteidigungstyp, wie auch immer, also welche Muster passen jetzt zu dem, was am Brett ist. Aber das, was du jetzt beschreibst mit Bücherregal und Muster, kann es sein, wenn ich jetzt mit wem anderen rede, dass man der dasselbe erzählt, nur mit Farben und Stimmungen und dass er sagt, welche Farbe passt hier zu diesem Tonfall oder genau, das gibt es wirklich Unterschiede? Es wird schon Unterschiede geben. Manche haben hier, sage ich, sicher Assoziationen auch mit anderen Sachen. Es sind ja beim Schach, sage ich einmal, relativ viele, die eher technisch-mathematisches Verständnis haben, weil das von der Logik her und vom Vorstellen her mehr in dieses Bild passt. Ich habe aber auch durchaus, und auch die Schachgeschichte hat das, die künstlerischen Typen, ja, die Stellung eher erfüllen und ganzheitlich sehen, um es sozusagen, und nicht jetzt groß rechnen, ja, ich habe da einen rückständigen Bauern, also nicht so von der Technik her es nur sehen, das lernen die natürlich auch, aber die auch ein Stellungsgefühl haben und sagen, da kann ich dann mehr. Ja, rückständiger Bauer, das mag recht schön und gut sein, aber ich glaube, da stehe ich besser, weil die Läufer mehr machen können. Ich weiß zwar noch nicht was, aber das werde ich dann schon noch. Also das gibt's. Das gibt's schon, ja. Und immer die Frage ist, wie weit man dann mit dem jeweiligen Konzept kommt in der Elo-Zahl. Möglicherweise, dass dann sich das auch ändert. Natürlich braucht man auch eine Technik. Also man wird nicht darum herumkommen, auch diese technischen Schritte zu lernen. Aber wenn man jetzt quasi die Stellungsempathie, um das jetzt einmal so zu benennen, auch mit einfließen kann. Stellungsempathie. Ja, ich fühle mich quasi in diese Stellung ein. Und jetzt sage ich mal, dem Läufer geht es nicht gut. Ne? Wie kann ich ihm ja sozusagen mehr Wohlbefinden verschaffen? Ja? Was würde dieser liebe Läufer denn brauchen? Er braucht vielleicht ein bisschen mehr Platz. Seine eigenen Bauern stehen ihm im Weg. Gegnerische Figuren stehen im Weg, der böse Springer schaut ihn an oder sonst etwas. Man könnte verschiedene Varianten hier aufzählen, wie so ein Zugang möglich ist. Aber es geht ja letzten Endes auch darum, der Techniker macht es nichts anderes und sagt, okay, der Läufer beherrscht keine Felder. Ja. Da geht es um EC5 nach. Aber das Ergebnis wird in etwa dann gleich sein. Also es werden sich beide bemühen, ihrem Läufer mehr Geltung zu schaffen. Ja, der eine sozusagen versucht es ihm, ja, er fragt ihn vielleicht halt dann wieder, geht es jetzt schon besser? Ja? aber der Zugang, es gibt verschiedene Zugänge und den kenne ich auch. Ja, also jetzt nicht von mir persönlich, also ich bin jetzt nicht so der. Was bist du für ein Typ? Ich sage jetzt einmal so ein bisschen ein Mischtyp. Ja. Also ich habe durchaus etwas für das Empathische auch übrig. Ja. Also ich habe ja neben dem Schach ja auch noch andere Hobbys, die in diese Richtung gehen. Aber das Technische ist sozusagen der primäre Zugang, ja, sage ich jetzt einmal so. Ne. Aber es gibt eben dann auch die reinen Techniker, die haben auf der einen Seite den Vorteil, dass sie objektiv an die Stellung herangehen können, ja, und sagen, okay, das haben wir so gelernt und dann werden wir die Wirkungszahl erhöhen und was weiß ich, für das Mögliche von, ja. Ja, ja. Und dann gibt es eben diesen, sage ich mal, künstlerischen Zugang auch, ja, wo sagt, die Stellung gefällt mir nicht. Ja, ja, ja, ein bisschen zurechtrücken. Ja, das ist wirklich, das gefällt mir nicht und die Bauern, das ist nicht harmonisch, ja, es gehört mehr Harmonie in diese Stellung, ja. Die bemühen sich dann auch um Harmonie und es kann durchaus sein, und es ist ja häufig so, dass dann vielleicht die Handlung des Technikers dem entspricht, auch was der künstlerische Typ ja, macht. Ja, verstehe. Nur vom Zugang her kommen beide halt von verschiedenen Seiten. Bei den Spitzenspielern ist es dann sicherlich auch etwas, wo man sagt, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich muss meinem Läufer mehr Geltung verschaffen, dann ist das einmal, weil wo fängt denn der Techniker an? Ich kann mich nicht mit jedem Zug beschäftigen. Ja, ich muss zuerst einmal wirklich ein Stellungsgefühl haben, um was geht es wirklich. Mhm. Ich kann als Mensch vielleicht ein paar tausend Rechenschritte, um es wieder jetzt so zu bezeichnen, durchführen in einer gewissen Zeit. Wir wissen ja, 2 Stunden 40 Züge, ich kann da nicht ewig sitzen. Ein Computer könnte ja massenhaft mehr machen. Aber ich muss sozusagen mit meiner Zeit haushalten, daher muss ich filtern. Ich muss gewisse Züge eigentlich ausschließen können da brauche ich auch Sicherheit dafür, dass ich sage, ich beschäftige mich nicht mit erstens A2, A3. Das ist mir wurscht, ja, ob der Randbauer jetzt aufzieht oder nicht, da tut sich nichts, der Zug leistet nichts. Schließe ich gleich aus, brauche ich nie mehr überlegen, ja, vielleicht. Aber es wird Stellungen geben, da hätte man ihn überlegen sollen. Mit dem Risiko lebt jeder Sportler, ja, hätte ich den Ball abgegeben oder nicht, oder gehe selber aufs Tor. Irgendwann muss ich mir entscheiden, was mache ich. Und wenn ich sage, okay, es gibt für mich jetzt eigentlich nur 2 oder 3 Kandidatenzüge, dann muss alles andere ausgeschlossen werden und dann bleibe ich bei denen auch. Im Fußball sagt man, es gibt keinen Konjunktiv. Im Schach gibt es den schon. Hätte ich das getan, wäre das, würde, also man geht dann schon ständig vor und zurück. Oder ist man da immer in der Gegenwart und Zukunft? Ich werde. Den Konjunktiv gibt es beim Vorausberechnen. Ne? Ja. Wenn ich das tun würde, käme wohl das. Und wenn ich das tun würde, dann käme wohl dieses und jenes. Ja. Ja. Und ich würde dann besser stehen oder auch nicht. Ja. Also mache ich das nicht. Dann kommt wieder sozusagen realitätsbezogene Retourkutsche und sage, okay, das wäre dieses Märchenschloss 1. Ich würde, ich könnte, ich wollte. Passt nicht so. Nächstes. Ja. Irgendwann habe ich aus den Kandidatenzügen dann meinen Liebling erkoren und dann weiß ich, okay, ich kann meine Stellung etwas verbessern. Wir stehen nach wie vor ausgeglichen, aber das andere kommt mir spanisch vor, unter Anführungszeichen. Ich mache diesen Zug einmal. Ich kann meine Stellung noch nicht verbessern, aber ich verschlechtere sie auch nicht. Es gibt ja auch solche Fälle, wo man sagt, okay, nicht jeder hat eine offene Tür und sagt, jetzt kannst du bei mir angreifen. Ne? Also aber es kommt dann der Imperativ, ziehe. Und zwar ziehe ich von da nach da. Auf das genau, muss es immer hinauslaufen. Auf das muss es hinauslaufen. Ich nehme dann die Figur in die Hand, dann muss ich auch mit dir ziehen, dann ziehe ich und drücke die Uhr und schreibe den Zug auf und stehe auf und fertig. Ne? Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ne? Und die Analyse ist aber auch ein wesentlicher Teil, dass man dann Partien in der Vergangenheit sich anschaut und durch mit sich wieder hineinversetzt. Genau, und da gibt es ja auch in Zeitungen, die Zürcher Zeitung, die ich abonniert habe, hat immer wieder eben einerseits eben historische Partien, die vorgestellt werden, meistens mit einer bisschen Knobelei, habe ich den Eindruck. Ja, also da gibt's ja zum Glück auch in Österreich ist jetzt Schach wieder etwas mehr en vogue. Also, in der Presse. In der Presse. Auch der Kurier, der es ja früher mal gehabt hat, kommt jetzt nach längerer Pause sozusagen auch wieder zurück mit dem Schach. Da schreibt ja der Magister immer recht schöne Geschichten, auch im Standard und was weiß ich. Also es gibt ja hier jetzt doch auch schon ein bisschen mehr Schach in der Rätselecke zum Beispiel drinnen, weil es gewinnt oder sonst irgendwas, da kann man schon so ein bisschen mitknobeln. Ja. Matt in 6 Zügen, Martin, in 3 Zügen. Ja, manchmal reichen die schon mit 2 Zügen auch, dass man sich da beschäftigt oder Matt in 3 oder Weiß gewinnt. Ja. der Vorteil ist, da steht wenigstens, es ist ein Matt in 2. Ja, wenn ich am Brett sitze, dann sagt man keiner, du, es ist Matt in 2 jetzt. Ja, verstehe. Da muss man das auch noch rausfinden. Ja. Ist das jetzt schon eine Problemstellung oder geht es quasi normal weiter? Das wollte ich noch fragen, zu dem dieser verschiedenen Denk- oder Fühlungsweisen, empathisches Schach, wie hast du das gesagt? Ja, das ist jetzt quasi Schachempathie. Schachempathie. Hat das auch die Art zu spielen oder die Art zu denken, Rückwirkungen ins normale Leben, das man führt? Ertappt man sich manchmal dabei? Ich denke schon, das Schachspiel ja ist insgesamt, also nicht nur jetzt die Beschäftigung mit den eigenen Figuren, aber man beschäftigt sich schon einmal mit etwas, was nicht zum direkten Ich gehört. Ja, das sind einmal die Figuren. Mhm. Dann ist das Nächste, dass ich mich mit dem Gegner beschäftige. Ja, wie geht's dem? Wie schaut denn der rein? Ja, man entwickelt natürlich auch ein Gespür für den anderen. Und was beim Schach aber auch sehr wichtig ist, und das spielt sehr wohl dann ins Leben zurück, ist eigentlich das ganze Miteinander jetzt. Das merke ich speziell eben bei den Kindern, ja, dass Schach dazu beiträgt, Verantwortung zu übernehmen. Ich mache den Zug, dazu stehe ich. Ja, das sind so gewisse Dinge, die wichtig sind, zu lernen. Ja, ich kann das nicht mehr zurücknehmen. Das ist gezogen. Ne? Ist erledigt, dann ziehe ich das jetzt eben auch so durch. Die Eigenverantwortung wächst also damit ja Konsequenzen. Auch Konsequenzen. Aber auch jetzt sozusagen, also wenn man jetzt jemanden besiegt, ja, das sehe ich also gerade bei den Kindern, dass sich die, ich meine, das sind die besten Freunde, am Schachbrett kämpfen sie und dann sind sie wieder die besten Freunde. Man muss sich ja auch die Hand geben. Ja, muss, das, oder? Das gehört zum guten Ton, so wie man halt grüßt, wenn man reinkommt, ja, gibt man sich die Hand vor einer Partie und wünscht sich eine schöne Partie. Nach der Partie gibt er einer auf, dann reicht er dem Gewinner auch die Hand oder bietet Remis an, ja. Also man gibt sich im Prinzip auch wieder die Hand, stellt die Figuren auf und, kann dann nachher auch über die Partie noch plaudern, während der Partie kann natürlich nichts reden, das ist verboten, aber nachher kann man alles Mögliche durchgehen, sie gemeinsam nachspielen. Passiert ja auch oft, ne, dass man sagt, schauen wir es uns jetzt gemeinsam an, was wir da gespielt haben. Und so lernen beide ja oft auch wieder dazu. Und ist auch bei den Kindern eigentlich schon zu sehen, dass die das in der Form auch so machen, ja, Hand geben und so weiter. Also es geht in dem Sinn eigentlich friedlicher zu. Also Schach ist sozusagen ein sehr verbindender Sport, wenn man so will. Man kämpft zwar alleine am Brett, ne, aber letzten Endes ist das so eine Art wirklich eingeschworene Gemeinde, ja, und da kennen sich schon jetzt gerade also die jugendlichen Spitzenspieler kennen sich schon und auch die Älteren, ja, kennen sich schon und in der Regel geht es auch viel friedlicher zu als bei so manchen anderen Sportarten, klarerweise, weil ja kein direkter Körperkontakt im Sport vorhanden ist. Es ist ein Stellvertreterkampf. Ja, eben, ja. Also man lässt die Figuren da aufeinander. Die Figuren reiben sich und hauen sich die Zähne ein, ja. Aber nicht die Spieler selbst, also in der Regel nicht. Ne? Ja, Schach in der Schule. Das wäre dein Spezialgebiet, weil du wirklich den Beginn in der Schule auch legst. In Russland ist es ja auch bekannt, dass Schach in der Schule einen großen Stellenwert hat. Ich war in Perm in Russland an einer Schule und da gibt es ein eigenes Zimmer, da stehen einfach 8 Schachbretter und der Schachlehrer betreut diesen Raum, so wie das Geografiekabinett. Ja. Und ist es bei uns dann der Fall, wenn es Menschen gibt, die sich engagieren? Das ist dann sicher der Fall. Ich sage einmal, es hängt ja auch davon ab, Punkt 1, die persönlichen Ressourcen. Also ich glaube ja, von den Kindern her ist prinzipiell Bereitschaft einmal da. Also egal, wo man hinkommt, über Schach kann man mit sehr vielen sprechen und das spielen sie auch gerne. Also es liegt nicht am Spiel selbst und an der Ausgestaltung, sondern wandern kann es nur um die Rahmenbedingungen gehen. Personal. Wer macht in der Regel Schulschach? Also oft sind es manchmal Lehrer, die Schach übernehmen. Das ist aber vielleicht auch nicht der allerbeste oder effizienteste Zugang. Man würde jetzt bei anderen Sportarten auch, Fußball zum Beispiel, hat man Fußballtrainer, würde jetzt auch nicht sagen, okay, das kann irgendeiner mitmachen. Mhm. Und auch die Lehrerrolle ja nicht unbedingt. Ja, auch die Lehrerrolle, hier geht es quasi um Lehrerrolle, ist eine andere Rolle. Und es ist, glaube ich, sicherlich ein interessanter Zugang. Das hat ja jetzt eben auch der Wiener Schachverband vor, dass man sagt, okay, wenn es ein Lehrer macht, ja, es gibt eine eigene Ausbildung, ja, für den sogenannten C-Trainer, ja, das ist ein Übungsleiter für Schach, ja, da lernt man also all die Dinge, wie man mit Kindern umgehen kann, wie man ihnen Schach beibringt, ja, die Stufenhefte, das Ganze gibt's elektronisch, es gibt Begleitmaterial, das man aufstellen kann, verschiedene Spielvarianten, die man erfinden kann, die man schon irgendwie erfunden hat, ja, die man einfließen lässt, ja, von Beratungspartien über einen Parcours und sonst etwas, wo man zum Beispiel halt Stellungen aufbaut und sagt, okay, da tun sich immer so Dreiergruppen zusammen und ihr müsst den besten Zug daraus finden, ja, und dann schauen wir mal, was ihr alle habt. Ja. Und da gibt es ja auch verschiedene Strömungen und Schulen. Also beim Klavierspielen die Yamaha-Schule, die irgendwie mit Do Re Mi Fa So irgendwie arbeitet. Die anderen, die sagen, Notenlesen vorher lernen. Gibt es beim Schach auch? Also ihr habt die Stufenhefte. Ja. Schachlernen Stufe 1 und das kommt aus Holland. Sind da die Holländer stark oder ist es reiner Zufall? Das waren auch Lehrer, ja, die das entwickelt haben. Ja, und die Stappenmethode. Ja. Stappenstufe. Stappen, ja. Und ich habe mir das Heft bei dir gekauft bei der Spiel für 5 Euro. Ja. Bin jetzt auf Seite 14 von 56. 56 Seiten, ja. Und du kommst jetzt zu mir rein vor einer Stunde und siehst auf wenigen Blicken, dass ich 3 Sachen falsch gemacht habe. Das ist schon phänomenal, wie da die Post abgeht. Also man hat praktisch am Anfang nur ein wenig einzeichnen, welche Züge möglich sind, aber dann geht es ums Verteidigen, Decken und ich mache erste Fehler auf Seite 14. Also großartig. Aber ich finde das jetzt nicht unanspruchsvoll. Also ich merke im Kopf, dass es schon anstrengend ist. Ja, es ist dann schon natürlich anstrengend und man muss dann umso höher natürlich Leistung von Volksschulkindern bewerten, die sich ja das antun. Und ich habe in der ersten Klasse schon einen, der in der Mitte des Heftes ist. Ja. Das ist jetzt durchaus schon spannend, wie diese Zugänge sind. Ja. Denn jedes dieser Diagramme, man prägt sich da etwas auch unbewusst ein. Man lernt da praktisch einmal die Felder, das C1 und D4, dass es eher in welchen Gebieten das ist. Man lernt die Züge, wie sich das praktisch auf einen Schritt entwickelt. Man lernt die Symbole, man lernt die Notation und dann lernt man die verschiedenen inhaltlichen Sachen. Genau. Wegziehen, decken, schlagen, dazwischen gehen. Also, das ist das Schöne jetzt bei diesem Systematischen, weil früher hat man gesagt, okay, dann musst du es dir decken oder fahr halt weg oder ja, so. Ja. Jetzt ist sozusagen, das ist der Überbegriff, heißt verteidigen. Genau. Und da gibt es diese 4 Varianten und damit kann man auch systematisch abrufen, kann ich wegziehen, kann ich decken, kann ich dazwischen ziehen oder kann ich etwas schlagen. Ne? Genau. Und da entwickeln sich Bilder im Kopf. Also ich spüre beim Durcharbeiten, wie sich etwas entwickelt. Und ich spüre aber auch eben, dass es nicht unanstrengend ist. Naja. Also ich weiß nicht, wie man das benennen soll, dieses Gefühl. Das ist wie beim Lernen auch. Beim Lernen, wenn man lernen muss etwas, das ist es nicht. Aber es ist so ähnlich wie bei Sudoku, man setzt sich absichtlich hin oder es passiert, also man kann nicht einfach irgendwie tun, wie wenn das einfach ein Buch einschlichten ist. Ja, das finde ich mal phänomenal. Also es ist schon mehr, es ist eben ein Training, ein geistiges Training, wie Kreuzworträtsel, Sudoku, wenn ich es jetzt durchaus so lasse. Nur wenn ich es jetzt wirklich so mal eine Stunde intensiv, lasse mich von nichts ablenken und mache das eine Stunde, dann merkt man, okay, man hat jetzt irgendwo eine Stunde was gemacht, so wie man vielleicht noch ein Sudoku, wenn es ein bisschen schwieriger ist, ja auch. Und man sagt, okay, aber jetzt, jetzt brauche ich was zum Trinken oder sonst was. Hirn braucht viel Wasser, also es ist oft etwas, wo man dann nachher auch Durst bekommt, ja, deswegen haben ja auch die Schachspieler auch genügend Wasservorrat um sich, ja, weil das Hirn derart viel Wasser braucht, ja, und sonst es ist natürlich an. Und jetzt mag man sich vorstellen, also wenn so Partien 3, 4 Stunden, vielleicht auch 5 dauern, ja, und ich muss sozusagen immer am Ball bleiben. Ein Fehlzug, und das kann mich ja vielleicht die Partie kosten, auch in Stunde 4. Alkohol geht da ja gar nicht. Alkohol geht gar nicht, also sicherlich nicht am Brett. Natürlich, wer soll es kontrollieren, wo man ihn irgendwo sonst noch konsumiert, aber er ist sicherlich nicht förderlich, ja. Für das Gewinnen einer Partie. Ja. Wenn man so wie, keine Ahnung, in einer Bridge-Runde man Cognac trinkt, ich weiß ja, es nicht. Ist es beim Schach, glaube ich, eher. Nein, das ist echt beim Schach eher kontraproduktiv. Ich meine, wobei, die Frage ist, wofür man spielt. Ich erinnerte mich an meine allererste Turnierpartie, das war im Café Max, da haben wir gegen Ottergren gespielt und das war faszinierend. Da hatte ich einen Gegner. Und da haben wir gedacht, okay, der spielt etwas seltsam, hat sich ein großes Bier genommen, ja, und wir dachten, naja, müsste ich eigentlich gewinnen. Und der hat 3 oder 4 hat er schon gehabt bei der Partie, da war das eben erlaubt, das war irgendwann Anfang der 80er Jahre. Und der ist immer besser geworden. Also es war faszinierend, dass, oder bin ich schlechter geworden, ich weiß es natürlich jetzt auch nicht mehr, aber es war für mich also äußerst irritierend, dass je mehr der getrunken hatte, desto schwieriger tat ich mir und habe die Partie dann auch verloren, ne, letztlich. Ist Doping ein Thema? Doping mit legales Doping ist natürlich erlaubt und illegales ist nicht erlaubt. Also bei den, auch hier kann die NADA mal auftauchen. Ja, aber tut's nicht. Nein, es tut's nicht. Also, aber keine Ahnung, Ritalin oder Neuroenhancer oder was es da alles gibt. Also da gibt es ja echt arge Geschichten. Ja, also, das, was die Air Force-Piloten schlucken oder keine Ahnung, klassische, wie sagt man, Amphetamine. Nein, Amphetamine, ja. Na, was auch immer, also, das volle Programm, was irgendwie ein Neuroenhancer am modernen Markt da ist, könnte ja. Ja, also an sich könnte man durchaus, nachdem ja Sport ja, sich dem Doping unterliegt, damit auch Schach, ja, die Dopingkontrolle bei Schachspielern auftauchen. Ist auch angeblich schon vorgekommen. Also schon, okay. Ja, vielleicht jetzt einmal gar nicht einmal bei den Stärksten, ja, und die, ja. Da muss man halt schon auch, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, weil das jetzt nicht so ein Sport ist, ja, der so in der Breite und vor allem also diese Sportindustrie, wie es Fußball hat oder Tennis oder Golf, ja, in der Form ja da nicht vorhanden ist. Aber durchaus natürlich Doping ein Thema sein kann, sodass doch gelegentlich Überprüfungen stattfinden könnten. Aber das legale Doping, ja, mit Bananen, mit Wasser trinken, ja, sich ordentlich ernähren und auch sozusagen auf den Körper nicht vergessen, ja, weil wenn natürlich beim Spiel jede Menge Adrenalin frei wird, wie bei jedem Sportler, nur macht er es nicht, er kann es über die Bewegung nicht abbauen. Der Fußballspieler schwitzt quasi gleich wieder raus. Der Schachspieler sollte eigentlich nach der Partie sich noch entsprechend bewegen, dass er das aus dem Körper kriegt. Ne? Da gibt's schon die verschiedensten Dinge, auf die man sozusagen halt jetzt, wenn man ganz oben ist, halt achtet. Ja, wenn man jetzt noch nicht so weit ist, ja, wird es jetzt nicht davon abhängen, ob ich jetzt ein Viertel Liter Wasser mehr oder weniger trinke und die Banane jetzt gegessen habe oder nicht. Aber natürlich, wenn ich zu den Spitzenspielern gehören will, dann kann ich mir natürlich im Allgemeinen eine vernünftige Ernährung angewöhnen und auch ein gewisses Essritual und Trinkritual für die Turniere, wo ich finde, okay, das tut mir gut, dann mache ich das eben. Ne? Das schadet sozusagen ja nicht. Vielleicht auch das eine oder andere Nüsschen irgendwo dazwischen kauen, weil es beruhigt oder sonst was, aber auch weil es entsprechend auch wieder ein bisschen einen Input bringt. Ne? Bei der Schule. Mit 6 Jahren, 1., 2. Klasse, Volksschule, geht's los, kann's losgehen, könnte genauso im Gymnasium auch losgehen erst, dass die Kinder kommen. Wahrscheinlich kommt sehr auf den Zufall auch an. Also wenn die Bedingungen passen, gibt's eine Gruppe an Kindern, die das machen, spricht sich das herum. Oder es, Entschuldigung. Und es gibt auch Schulen, die, wo sich das schon entwickelt hat. Also dass eine Schule schon für Schach steht. Bei dir ist es die Neulandschule. Neulandschule in Laaberg, ja. Ja, also wo praktisch die Schule bekannt ist auch für das Thema, dort wird Schach gespielt. Genau, und dass es auch ein Entscheidungskriterium sein kann für eine Schulwahl. Wie macht man es dann? Also du kriegst eine Gruppe an Kindern, die triffst du einmal in der Woche und die haben ein bestimmtes Alter und dementsprechend musst du dich anpassen an die, was du mit ihnen vorhast. Ja, also es ist so, dass ich ja bei der Neulandschule mittlerweile, also es gehen in die Volksschule 427 Kinder, genau 20% davon spielen Schach. Das ist viel. Ja. Also jeder fünfte dieser Volksschüler geht bei mir in einen Schachkurs. Ich habe 4 Schachkurse an der Neulandschule, die jeweils Montag und Dienstag ablaufen, und zwar Anfänger und Fortgeschrittene. Also ich habe die Anfängergruppe ist immer die etwas größere, es sind auch sehr viele von den ersten Klassen dabei. Hier kann man schon auch ein bisschen quasi vorselektieren. Auch die Kinder können sich selber orientieren. Gefällt mir das nicht? Es gibt ja noch gar nicht so viele Freizeitkurse, die Erstklässler besuchen können. Da ist Schach sehr willkommen. Es ist auch das passende Alter, 5, 6 Jahre, wo man sich halt wirklich schon spielerisch den ersten Zugang verschafft zum Brett, zu den Figuren. Dann bekommen halt alle dieses Stufenheft, also ich sage mal, im durchschnittlichen Kurs sind so 20 Kinder in etwa, dieses Stufenheft 1, und da können sie dann schon ihre ersten Gehversuche machen. Das machen wir auch gemeinsam zunächst am Anfang, dass die Kinder auch lernen, wie arbeitet man in diesem Heft. Ja. Also ohne Brett, sondern im Heft arbeiten. Ja, es gibt also, die Stunde ist quasi ein bisschen zweigeteilt. Wie verläuft eine Stunde? Kinder kommen herein. Kommen einmal herein, also wir machen das in einem großen Raum, den Speisesaal, der um die Zeit ja schon frei ist, wo genügend Tische und Sesseln da sind. Und in der hinteren Teil des Speisesaals baue ich eben die Schachbretter auf, und im vorderen Teil, das ist der Trainingsraum, der Trainingsplatz. Ja. Und wir beginnen zunächst einmal, bis alle da sind, einmal im hinteren Teil, so könnt ihr euch warm spielen, sage ich dann den Kindern, dass sie so mal ein bisschen schon mit dem Brett sich wieder beschäftigen. Das sind 10 Bretter, 20 Kinder? Das sind 10 Bretter, ja. Ich habe auch ein Demobrett, das hänge ich da so an die Wand, das sind also so diese Magnetfiguren, mit denen man dann gewisse Dinge für alle veranschaulichen kann. Und wenn dann alle da sind und so die ersten 10 Minuten einmal so gespielt sind, dann fordere ich halt die Kinder auf, dass sie mal jetzt alles in die Grundstellung bringen, also so wie man halt beginnt. Und dass sie alle in den vorderen Teil des Speisesaals, also in die Trainingsabteilung kommen, am besten gleich mit ihren Schachheften. Ja. Bleistifte habe meistens ich mit und ein paar Radierer, damit irgendwas, wenn etwas nicht gleich klappt, dass man das korrigieren kann. Und dann kommt das Thema des Tages. Also wenn es zum Beispiel eben Verteidigen ist, dann ist das Thema des Tages Verteidigen, dann kommen zunächst einmal eine allgemeine Erklärung von mir, wo ich halt auch ein bisschen so jeden raten lasse, was würdet ihr da machen und so weiter. Also schon die Kinder einbinde, kein Frontalunterricht, sondern so ein bisschen auch mit raus und vorkommen und an der großen Magnettafel einen Zug machen. Eine Situation stellst du an der Magnettafel vor und entwickelst einmal das Gespür für das Problem. Was könnte da das Problem sein? Genau, ja. Also da wird eine Figur wird bedroht. Genau, ja. Und das einmal zu sehen, wird wahrscheinlich schon Teil der Frage. Eine erste Frage, was seht ihr denn da? Ne? Und je einfacher, desto isolierter, also desto mehr stehen die anderen Figuren weg oder machen nichts Zusätzliches. Es sind weniger, Ich versuche manchmal 2 Möglichkeiten, also jetzt sage ich mal wegziehen oder decken. Ne? Ja. Wie man darauf reagieren kann. Und zuerst einmal das Grundproblem, dass man es erkennt. Ja, und am Anfang klappt es ja auch noch nicht so mit den sicheren Zehen, der Turm zieht gerade, und so weiter. Also man muss, aber da kriegt man natürlich auch schon heraus. Also wer sieht schon mehr. Ne? Mhm. Kann aber am Anfang auch davon abhängen, dass es schon Vorbildung gibt. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt von zu Hause im Sommer beim Papa schon ein paar Schachpartien absolviert habe, dass wir ein paar Figuren geschoben haben, dann habe ich natürlich jetzt einen kleinen Wissensvorsprung. Ne? Spannend ist es vor allem für die, ja, und das merkt man am Anfang schon, die zuerst nichts wissen und dann aber diese überholen. Also das sind dann halt schon auch so Dinge. Aber zuerst das Problem wird bewusst gemacht, dann haben wir die Möglichkeit, ja, also dann lasse ich halt die Kinder alle raten. Ja, es werden alle Züge vorgestellt, auch die, die nicht passend sind. Ja, dann schaut man sich an, okay, was ist denn da jetzt eigentlich? Ne? Passt das so? Ist die Bedrohung nicht noch aufrecht? Kann ich das Pferdchen jetzt nicht doch noch immer nehmen? Ja, das können wir noch immer nehmen. Ja, dann war das aber keine Verteidigung, dann hilft das nichts, dann müssen wir was anderes finden. Also so lasse ich die Kinder schon daran arbeiten, dass sie mal die allgemeine Stellung finden. Das heißt, auch dieses Überprüfen der Konsequenz. Genau, ja. Das ist schon sehr wichtig. Es mag ja schon praktisch jetzt diese eine Figur dann verteidigt sein, aber wenn ich dann einen Verlust erleide in der weiteren Folge, aber das wäre dann schon Stufe 2. Das ist dann schon zuerst also jetzt isolieren wir nur um die eine Situation, und wie Thema man sie lösen kann. Ja. Dass dann vielleicht diese Verteidigung nicht passt, ja, das schneide ich dann auch gar nicht an. Ja, verstehe. Sondern es geht einmal, dass ich das sehe. Ne? Also sehen, etwas vor von verschiedenen Möglichkeiten eine auswählen, die das Problem behebt. Akut behebt, sagen wir mal. Akut also behebt, In der Stufe 1 müssen wir es akut beheben. Ja, genau, okay. In Stufe 2 müssen wir dann überprüfen, ob der Gegner nicht eine passende Antwort hat und diese Deckung unzureichend war. Aber in Stufe 1 reicht es einmal, dass man sagt, okay, ich decke eine Figur. Ja, und ist so Stufe 1 machen. Auch die, wenn ich praktisch 4 Möglichkeiten zum Decken habe, aber 3 sind dann bedroht. Das ist dann schon Stufe 2, praktisch, weil es dann die weitere Folge ist. Ja, wenn dann also nur noch eine bleibt, die dann eben nicht bedroht ist. Genau, also das ist dann Stufe 2, dass man dann eben bei diesen Verteidigungsmöglichkeiten auch Antworten des Gegners jetzt dann neu einplant. Also man denkt jetzt nicht nur einen Zug voraus, sondern 2 eigentlich. Ja. Gibt es Stufe 3 auch? Ja, es geht bis Stufe 6 geht's an sich. Ach so. Stufe 3 ist etwas, was man in der Volksschule durchaus auch erreichen kann. Hier sind dann schon sehr knifflige Aktionen, ja, wie erzwungene Patz und Matz abfolgen, ja, Zutritt verschaffen, ja, wie kann ich die einbrechen bei der gegnerischen Stellung, ja, mitunter auch mit Figurenopfer, und das will immer wohl überlegt sein, ja, also eine Figur, die verloren ist. Figurenopfer ist Stufe 3. Das ist, ja, es gibt in der 2 also, eben auch schon, okay. Aber das sind die einfacheren, ja, es gibt aber auch echt kompliziertere Figurenopfer, ja, wo man dem Gegner einmal einen Brocken hinwirft und sich dann von ihm einen größeren dann allerdings zurückerobert, ne? Oder auch direkt auf den König gleich losgehen kann und der in einem Mattnetz verstrickt wird. All das will aber natürlich genau geplant sein. Wenn ich die Dame abschieße, ja, dann muss das passen, weil sonst habe ich ja Dame weniger. Ne? Und das kann man in der Volksschule, also ich habe immer Stufe 3 Kinder in den vierten auch dabei, mit denen fahren wir ja dann auch in die Schülerliga. Es gibt ja auch einen Wettbewerb der Kinder, der Schulen untereinander, und die sind meistens in dieser Gegend angesiedelt, Stufe 3. Was ist Stufe 4, 5 und 6? Ja, Stufe 4, 5 und 6, ja, ist dann sozusagen auch eine Steigerung, wo das Positionelle dazukommt. Ja, also wo man jetzt nicht gleich taktisch jemanden erledigen kann, sondern auch mitunter einfach einen positionellen Nachteil zufügt. Da ändert sich jetzt vom Material her noch nichts, aber ich sage, okay, er hat dann weniger Möglichkeit, sein Aktionsradius ist eingeschränkt, ich kann die Mobilität von Figuren einschränken. Ja, ein Springer am Rand ist eine Schande, ist so ein geflügeltes Wort, ja, aber wenn ich ihn dort hinkriege, ja, dann steht er eben dort. Ne? Diese strategischen Elemente, jemanden quasi in die Irre zu leiten oder ihn zu einer nachteiligen Stellung zu zwingen, wo ich zwar noch nichts gewinne, aber ich weiß, okay, ich habe einmal einen Platz und er steht ein bisschen beengt. Ja. Ist ja auch schon ein Vorteil, aber noch kein materieller. Das heißt, auch die immateriellen Vorteile, die Stellungsvorteile, das ist Thema der Stufen 4 und 5 und auch beim Sechser dann, da geht es einfach um die Rechentiefe dann auch. Also ich kriege den Vorteil halt nicht in 2 Zügen, sondern in 5. Ja, aber dann muss ich da entsprechend natürlich auch mich mit jedem Diagramm sehr intensiv beschäftigen. Denn bei 5 Zügen voraus, ja, und vielleicht bei 3 Varianten, da sitzt man dann natürlich schon länger als bei Stufe 1 oder 2, wo man die Diagramme zum Teil schon auswendig kennt, weil man ja schon hunderte Hefte in dieser Form gesehen und korrigiert hat. Ja, sind die, die auf den ganz hohen Stufen sind, ja nicht nur anspruchsvoll, sondern auch für den Trainer nicht so bekannt wie die der unteren 3. Ne? Wir sind bei der Stufe 1. Die Kinder sitzen im Trainingsteil, im vorderen Teil. Mhm. Und auf der Magnettafel zeigst du eben oder sprichst mit den Kindern, was das Problem ist und wie man es beheben kann. Wie lange machst du das dann? Das ist dann eben der zweite Teil, ja, der so etwa eine Viertelstunde dauert. Mhm. Ja. Inklusive der Möglichkeit, also für diejenigen, die da ja auch ein bisschen schneller sind, ja, die nehmen dann auch ihr Heft heraus, dann schauen wir mal, okay, wie weit ist man, angefangene Seiten, dass wir schauen, dass wir fertig bekommen, und jedes Kind, das eine Seite richtig gelöst hat, bekommt dann auch ein Sternchen ins Heft geklebt, ja, das motiviert dann auch zum Weitermachen. Und vor allem mit dem Bewusstsein, wenn das ganze Heft durch ist, dann gibt es schon das gelbe Heft, die Stufe 2. Ne? Den gelben Gürtel. Ja, und das ist natürlich, weil die Stufe 1, das ist, man sieht auch vorne am Cover, ja, ist ein Bauer, also, Bauer aufgemalt. Ja, und bei der Stufe 2 kommt dann schon der Springer. Ja, also kommen dann natürlich schon bis zur Stufe 6, wo der König dann steht. 5 ist Dame, 4 ist Turm. Also nach der Wertigkeit der Figuren. Die allerwichtigste ist die höchste Stufe, ja, und die kleinste Einheit der Bauer ist Stufe 1. Ne? Die Karikaturen auf jeder dritten Seite oder so sind wirklich witzig und nett. Mhm. Also, das ist vor allem eben auch für Kinder etwas motivierend. Ja. Ja, wenn sie nämlich einmal so ein bisschen eine Art Pause machen, aber nicht aufstehen wollen, dann malen sie ganz gerne ein paar Figuren an, ja, oder geben ihnen eine Wiese als Untergrund oder sonst was, und dann machen sie wieder weiter. Also das, ich glaube, ich habe das auch gemacht. Ja, aber es sind einfach intelligent witzige Karikaturen. Die haben mehr wie nur irgendwie eine Situation darstellen. Da ist nur ein Dreh drinnen. Ja. In der Zeichnung. Genau. Also sehr passend eigentlich. Wirklich passend zum jeweiligen Thema. Schlage die ungedeckte Figur, weil ich das sehe. Und da steht da mit dem Stock. Ne, und trifft auf den Armen da ein. das ist auch etwas, wo es wirklich darum geht, sich schlagen, lernen. Ja, ja. Ist etwas, was die Kinder insofern schon eine kleine Stufe weiter bringt. Der schiebt den Springer vor. Oder nein, der Springer deckt den König hier. Ja. Ja, ja. Also das sind schon gerade beim Schlagen natürlich, weil die Kinder trauen sich oft, die sehen oft nur, was ihnen dann weggenommen wird. Nicht, dass sie vorher etwas, also das Abtauschen, das Typische ist für die Kinder, das trainiere ich oft noch selbst, ja, mit den Kindern, weil ich weiß, beim Damentausch tun sie sich schwer. Ich verliere ja meine Dame. Sie sehen nicht, dass sie die vom Gegner vorher nehmen, sondern sie sehen, dass sie dann ihre eigene verlieren. Mhm. Das muss man manchmal mit den Kindern wirklich nochmal durchgehen. Sag du, das ist gut so, weil du kriegst das eine auch. Da ist einmal nichts, aber nachher kriegst du dann noch ein extra Zuckerl. Ja, weil vielleicht kannst du nachher dann noch eine Figur nehmen, weil die Dame auf eine aufgepasst hat und die ist dann ungedeckt nach dem Damentausch. Ne? So muss man sozusagen die Angst vor dem Damentauschen, vor dem Figurentauschen wegnehmen. Die Kinder haben oft das Gefühl, wenn keine Figuren mehr am Brett sind, kann ich ja gar nicht mehr gewinnen. Sie wollen ja alle gewinnen. Tauschen, das Wort, warum tauschen? Ja, ich nehme deine Dame weg und du kriegst dafür meine. Ja. Abtausch. Also so ein Abtausch, ein Schlagabtausch, ja, mit gleichwertigen Figuren. Denn die Dame ist ja die teuerste, die wertvollste Figur. alle Figuren haben ja, und das lernen die Kinder auch noch in Stufe 1, eine Wertigkeit. Der Bauer 1, Springer und Läufer 3, Turm 5, Dame 9. Da lernen sie dann auch gleich rechnen. Da kriegen sie dann so in der Mitte, das ist eh jetzt so im Dezember, also Rechenaufgaben, gerade die ersten Klassen im Zahlenraum 10, da kann man sich wunderbar bewegen. Ein Läufer und ein Turm, ja, sind in Summe 5 plus 3, da müssen sie 8 hinschreiben. Ja, also so lernen sie dann rechnen, ohne dass sie das Gefühl haben, sie machen was in Mathematik, und all diese Dinge helfen auch ein bisschen mit. Sie bekommen auch dann von mir zum Beispiel beim Thema Verteidigen so einen einseitigen Zettel noch mit dazu, ja, den sie mit nach Hause nehmen können, beziehungsweise den ich auch über meine Webseite online schalte, zum Ausdrucken, was wir gerade gemacht haben, ja, also verteidigen das dann auf einer Seite noch einmal oben, ja, Beispiel, das wir zum Beispiel machen, ja, oder etwas ähnlich gelagertes, dass man ganz einfach weiß, wo ist man gerade. Und wenn man fehlt, kann man das nachlernen? Dann kann man das nachlernen, ja, also wir gehen natürlich sozusagen halt weiter, nach dem Verteidigen, und man dann sicherlich dann als nächstes auch die großen Geschichten mit Mattsätzen, ja, also wie das funktioniert. Aber wenn man einmal fehlt, dann, ja. Ist es ein Problem, wenn man fehlt? Ich glaube nicht, nein. Also bis jetzt habe ich noch nicht erlebt, dass das Fehlen, also das einmalige Fehlen, wenn man natürlich permanent fehlt oder mal 5-6 Mal nicht kann, das ist dann schon zäh. Hängt aber auch davon ab, wir haben es jetzt in der Neulandschule so, dass wir in jeder Klasse wenigstens ein Schachbrett haben. Mhm. In den starken Klassen, wo mehr als die Hälfte in den Schachkurs geht, und die gibt es ja auch, sind 2 oder 3 Bretter. Und da wird gespielt wie in einem Schachverein, in den Pausen, vor 8 Uhr, in der großen Pause, nach der Mittagspause. Ja, also es sind immer irgendwo Schachbretter, und es sind auch immer Kinder, die sich damit beschäftigen. Und das ist auch etwas, wo man das Versäumte auch sich gegenseitig super beibringen, wieder aufholen kann, weil man ja ständig im Trainieren ist dort. Wir sind im Theorieteil am Nachmittag. Ja. Nach 15 Minuten ist diese Phase beendet. Ja. Mhm. Dann mache ich es so, dass wenn dann eben noch die Zeit bleibt, und meistens bleibt die dann noch so 10 Minuten, 15 Minuten, gibt es eine Wertungspartie, nenne ich das. Das ist eine Partie, wo ich mir aufschreibe, wer gewinnt. Ja, und da mache ich in der Schule so eine eigene Wertungstabelle, eine Liste, wo die Summe aller Sternchen vom Heft und aller gewonnenen Partien addiert sind. Ja, das sind also 3 Spalten, Sternchen im Heft, was die Kinder im Heft machen, gewonnene Partien, wie viele Punkte haben sie schon jetzt in diesem Semester erreicht, und die Gesamtsumme. Und die ist dann natürlich sortiert und wird in der Aula aufgehängt, und diese Liste erfreut sich größter Beliebtheit. Ja, also da schauen die Kinder immer nach, wo stehe ich gerade, jetzt bin ich 2. Aha, da brauche ich noch eine Seite mehr. Und so motiviert man sie natürlich, dass sie wollen jetzt noch mehr üben und so weiter. Also nicht nur die Partien gewinnen, sondern sie wissen, okay, der andere ist vorne, weil er eigentlich mehr im Heft gemacht hat. Na, dann mache ich halt jetzt auch ein paar Seiten. Ja. So kann man einen gewissen Ehrgeiz mitentwickeln. Die Kinder, die sehr oft gewinnen, ja, tun sich dann eh auch ein bisschen leichter. Und wenn ein anderer jetzt sich dann auch vorschiebt, dann nimmt man halt jetzt auch wieder das Heft zur Hand und macht hier auch ein paar Seiten. Ne. Das hat sicherlich etwas Motivierendes, und das bestätigen mir auch die Lehrer und die Direktorin der Schule, dass diese Liste also wirklich top geeignet ist, auch insgesamt jetzt für die schulischen Leistungen was Positives beizutragen. Und Wertungsspiel sagst du dann? Ja, noch das sage ich Wertungsspiel. Das aber ist das, dann, das wird man ja nicht fertig spielen können, oder, in der Zeit? Wir nehmen jetzt in der Zeit, kann man es in der Regel nicht fertig spielen. Das heißt jetzt schon, weil jetzt haben die Kleinen schon gelernt, wie man mit der Schachuhr umgeht. Also jetzt ist schon Ende November in der Richtung, da kommen die Schachuhren auch auf die Erstklässler zu. Und am Anfang ist die Aufregung wohl riesengroß, und das mit dem Mattsetzen klappt auch noch nicht so ganz. Dann gebe ich die Partien unentschieden. Für mich ist wichtig, ob jemand wirklich auch gewinnt, ja, und wirklich matt setzt. dann hat man auch gewonnen. Und ansonsten werden häufig auch Remis-Punkte vergeben. Aber es geht ja hier vor allem ums den spielerischen Zugang mit der Schachuhr und so weiter. Wenn ich dann mit den Kindern nämlich zur Schülerliga fahre, dort steht die Schachuhr dann. Und wenn man die dann zum ersten Mal sieht, ist das vielleicht auch für einen, der schon ein bisschen besser spielt, nicht so toll, sich mit neuen Elementen jetzt in einem Wettkampf auseinandersetzen zu müssen. Aber geht sich das aus? Also wenn so ein, wie lange dauert eine Einheit am Nachmittag? Eine Stunde? Ja, zwei? Eine Stunde dauert die, ja. Also dass man da wirklich eine Partie fertig spielt? Ja. Die Kinder spielen ja irre schnell, also man, es ist oft recht lustig, also man hat 15 Minuten pro Spieler und Partie, ja, das heißt, man muss innerhalb von 15 Minuten den Gegner matt setzen, ne? Die Kinder sind meistens, oder viele sind noch 3-4 Minuten fertig, ja, und sagen, ich habe gewonnen, ich habe verloren, wie auch immer, ja, sage ich immer, Leute, ihr habt Zeit genug, ja, denkt nach 15 Minuten, das klingt wenig. Pro Spieler, aber, das heißt 30 gemeinsam dann? Das heißt 30 gemeinsam dauern. Also maximal 30 Minuten. Maximal kann eine Partie 30 Minuten dauern und trotzdem sind es nach 4-5 Minuten sind die ersten Partien schon aus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und die meisten so nach 10 Minuten, 15 in Summe gesehen. Nur die starken Spieler, die Spitzenspieler, die spielen auch länger. Ja, die wissen schon, wie man sich die Zeit einteilt und da ist das Zeitmanagement ein ganz ein anderes. Und das muss man ja auch lernen. Da kann man dem Kind sagen, du ziehst zu schnell. Da sieht es auch, bumm, es sind ja noch immer, von 10 Minuten sind noch immer 39 auf der Uhr und wir sind schon fertig. Irgendwo bin ich wirklich zu schnell gefahren und habe deshalb verloren. Das schafft auch ein bisschen Bewusstsein, lieber zweimal hinschauen, als wie einmal schnell ziehen. Welche Kinder kommen denn nicht zu euch? Alle anderen. Ja, alle anderen. ja, wie soll man sagen? Also schwierig, das in irgendeiner Form zu generalisieren. Oder gibt es Menschen, wo man abrät? Gerade Schach wäre jetzt für dich nichts. Kann man schwer vorstellen. Also abraten kann man es eigentlich guten Gewissens niemandem. Gibt es Kontraindikationen? Kontraindikationen, also es gibt natürlich Kinder, die sehr lebhaft sind und spannenderweise ist für die Schach überhaupt was Tolles. Das ist zwar für einen Trainer auch eine Herausforderung natürlich, aber wenn man da es schafft, diese enormen Energieüberschuss so zu bündeln, dass er sich in irgendeiner Form niederschlägt, dann hat man schon einen super Spieler hier plötzlich. Ja, also ich habe doch auch von Lehrern das Feedback soweit, ja, dass die sagen, die Kinder werden insgesamt doch etwas ruhiger, weil sie sich hier mit irgendetwas auseinandersetzen. Die wollen da in der Früh schon eine Partie spielen. Dadurch ist es aber generell etwas leiser, ja. Man, natürlich ist es nicht so, dass es leise ist, ja, auch nicht beim Schulschach, aber es ist, wenn zwei nachdenken und andere denken mit, ja, doch etwas ruhiger, als wenn alle jetzt, also sich irgendwo herumspringen, ja, oder Springschnur hüpfen oder sonst irgendwas und vielleicht noch irgendwo was knattert und rattert. Beim Schach ist es etwas ruhiger und die Kinder, die vorher eine Denkarbeit geleistet haben, sind dann um 8 Uhr, wenn die Schule wirklich beginnt, auch geistig schneller in der Unterrichtsstunde. Es dauert nicht 5 Minuten, bis alle jetzt sitzen oder stehen oder so. Die sind schon da, sie sind schon präsent, sie sind schon geistig präsent. Was könnte denn eine Schule machen, die gerne Schach an die Schule bringen möchte? Jetzt von der Verbandsfrage her, also ja, kann man sich einen Schachtrainer bestellen, ja, also oder anfragen? Es ist so, dass diesen C-Trainer-Kurs haben ja jetzt auch schon einige absolviert. Auch die Möglichkeit, dass Lehrer zu solch einem Kurs gehen, wird man ja vielleicht auch verstärkt nutzen können. Und was sicherlich auch wichtig ist, sind zwei Sachen. Also das eine ist, es muss sozusagen von der Direktion einmal ein klarer Wunsch auch sein. Ja, der kommt meistens, wird der Bedarf geweckt über Kinder beziehungsweise die Eltern dieser Kinder, die sagen, oh, könnte man nicht auch so einen Schulschach haben? Also jetzt kommen der Elternverein, ja, für die Nachmittagsbetreuung. Der Elternverein oder einzelne Eltern, und wenn das dann sozusagen gehäuft auftritt, dann über den Elternverein zum Beispiel, als ein Thema wäre Schulschach. Könnte man das nicht auch haben? Und jetzt ist der Direktor oder die Direktorin mit dieser Anfrage konfrontiert, und das muss man sagen, okay, ja, was müssen wir da eigentlich machen? Und da wäre das sicherlich eine Möglichkeit, eben zum Beispiel mit mir Kontakt aufzunehmen oder mit demjenigen, der für das Schulfach, für das Schulschach, weil da geht es ja jetzt rein um Schulschach, die Kernkompetenz hat, sozusagen der Peter Jirowetz, der für das Schulschach direkt zuständig ist. Ich bin ja mehr auch für die Verlinkung mit den Vereinen zuständig. Denn wenn es jetzt einmal Schulschach gibt, wie zum Beispiel an der Neulandschule, jetzt hatten wir da jede Menge Schachkinder, und jetzt wollte ich, dass die eigentlich auch Turnierpartien spielen. Ja. Das ist aber im Schulschach, gibt es das in dem Sinn nicht, da braucht man einen Verein. Ne? Ja. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite des Verteilerkreises den Schachclub Favoriten, und da bin ich mir mit dem Obmann relativ schnell einig geworden und habe gesagt, okay, dann machen wir das halt so, dass wir die Kinder, die wirklich Talent zeigen, die gerne mehr möchten als nur Schnellschachpartien, die auch sich diese 40 Züge mit 2 Stunden antun wollen, ja, und Freude dabei haben, dass wir da eine eigene Jugendmannschaft aufstellen. Und so haben wir jetzt sozusagen diese Achse Neulandschule Schachzentrum Favoriten geschaffen. Und für so etwas, das kann man natürlich in anderen Bezirken sicherlich auch in die Wege leiten. Aber was rein Schulschach betrifft, ja, kann ich mich dann natürlich auch damit auseinandersetzen, und macht da der Peter Jirowetz. Das heißt, es geht darum, dass wenn ein Direktor, eine Direktorin das in die Wege leiten möchte, einfach bei uns einmal nachzufragen, was können wir tun, welche Art von Schachtrainer, oder kann das ein Lehrer machen, und oder wird wer beigestellt, und was braucht man alles und so weiter. Das können wir gerne Auskunft geben. Den Link und den Kontakt zu euch hängen wir in die Shownotes rein. Worüber wir nicht gesprochen haben, sind die vielen Aspekte von Schach. Schach über Postkarten gibt es noch. Ja, Fernschach. Ja. Fernschach. Die Vernetzung, dass man mittlerweile auch spielen kann übers Netz, schätze ich mir. Also ja, das hat natürlich auch einen starken Aufschwung genommen, auch übers Netz zu analysieren. Also früher hat man sich Schachbücher zur Hand nehmen müssen, da gab es nur das eigentlich. Jetzt kann man Partien im online nachspielen, online analysieren, Keybits hinzufügen und sonst etwas. Hat das in Summe etwas bereichert, oder ist das, also für dich jetzt, der das Feld ja überblickt, Der Zugang wird viel offener natürlich, weil klarerweise ein alter Schachwälzer jetzt gerade für das Jugendtraining ja absolut abschreckend wäre. Neue Trainingsmethoden, die online gehen, die über Skype gehen, die über verschiedenste Zugänge wie Schach, ich glaube Chess.de und was es da alles für Plattformen gibt, wo man spielen kann, wo man analysieren kann, hat natürlich auch die Begeisterung der Jugendlichen auch für Schachtraining sozusagen auch ein bisschen mehr geweckt. Also es gibt zum Beispiel auch Seiten, ja, da kriegt man eben auch, so wie bei dieser Stufenmethode, weil halt elektronisch ein Rätsel vorgelegt, ja, und sagt, weiß zieht, mehr steht da nicht. Ja, und dann muss man halt ziehen. Das Vorteil ist, man weiß nicht das Thema. Ist es verteidigen, ist es angreifen, ist es matt setzen, ist es positionell sich verbessern. Dann macht man den Zug mit Drag and Drop, mit der Maus, schiebt die Figur auf ein Feld und dann leuchtet ein grünes Lamperl auf. Ja, das war richtig, oder nein, das war falsch, mit der entsprechenden richtigen Lösung, und dann kann man sich da auch schon wieder. Das ist schon auch motivierend, wenn man sozusagen jetzt auch mit sich selbst trainiert, ja, und man sagt, okay, bevor ich mir jetzt ein Schachbuch nehme, das ich eh schon 10-mal gelesen habe. Ich kann es natürlich immer wieder neu lesen und mir so immer wieder in Erinnerung rufen. Aber ich kriege grundsätzlich nichts Neues rein. Ich kriege auch nicht diesen Trainingstakt. Das ist so wie beim Fußball, okay, wir schießen Elfer und ich muss immer mit einem Ball trainieren. Das ist dann, wenn da jetzt 20 liegen, sage ich, okay, und jetzt schießt du die 20 schnell aufs Tor, dann ist das was anderes. Ne? Ja, ja. Und das ist beim Schach auch so. Ich kriege diese Rätsel serviert, fertig, zack, taucht schon das nächste auf. Und wenn man das eine Stunde macht, ist das ein anderes Training, als eine Stunde lang ein Schachbuch lesen oder eine Partie nachzuspielen. Da kriege ich weniger herein in dem Sinn. Ne? Ich kann diese eine Partie durchgehen und ein paar Varianten, aber wirklich zum Beispiel Taktik zu trainieren, ja, und mit Stellungen bombardiert zu werden, ist effizienter, eben zum Beispiel übers Netz. Mhm. Und treibender Faktor ist die Befriedigung, die Lust, das Belohnungssystem, die positive Auswirkung in anderen Bereichen. Ich glaube, der treibende Faktor ist der Spaß. Ja. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis, warum wir in der Schülerliga gewinnen. Wir waren nie wirklich die Besten, das weiß ich. Haben aber dennoch gewonnen, weil wir den meisten Spaß hatten dabei. Mhm. Das war, also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass 80% dieses Erfolges beruhen auf dem Faktor, dass die Kinder mit Herz und Seele dabei waren, dass sie mich als Schachtrainer voll und ganz anerkannt haben, dass sie gewusst und gespürt haben, dass ich ihre Leistung würdige und respektiere. Und erkenne. Und erkenne auch, ja, dass ich mir für alle Zeit genommen habe, wo es nur geht. Und sie auch einsichtig waren, wenn es einmal nicht geht. Aber meistens ging es halt in irgendeiner Form, dass ich mich um sie kümmere, dass ich viel quasi in diese schachliche Ausbildung der Kinder an der Neulandschule investiere. Das spüren die Kinder auch gleich. Und dann macht es ihnen auch einen Spaß, ja, dass sie das zurückgeben, indem sie jetzt besser spielen. Ne? Und so wächst dieses Rad nach oben, diese Spirale. Und dann sind wir halt im Prinzip einmal vor 3 Jahren, ich mache das jetzt 4 Jahre, das ist jetzt das 5. Und sind wir also erstmals im Jahr 2010-11, also im 11er Jahr, dann eigentlich schon bei der Schülerliga angetreten. Da gibt es eben eine Vorrunde und dann ein Finale bei den Volksschulen. Bei den Vorrunden steigen halt die Besten direkt ins Finale auf. Und wer nicht da aufsteigt, der muss dann in eine Hoffnungsrunde gehen. Und wir sind also die besten 6, glaube ich, sind aufgestiegen, wir sind 7. geworden. Also es war halt, ich sagte, ja, es war unser erster Versuch, es macht ja nichts, wenn wir die Hoffnungsrunde auch noch spielen, und dachte mir, okay, das wird es dann halt sein, weil da steigen nur die ersten 3 auf und da sind 20 Mannschaften oder so noch überblieben. Aber wir sind 2. geworden und kamen dann doch ins Finale und gesagt, super, jetzt können wir im Wiener Stadtschulrat dann im Finale mitspielen. Das ist traditionell immer der Mittwoch nach den Osterferien, also der erste Schultag. Für die Kinder natürlich eine super Sache, schulfrei auch noch einen Tag mehr. Ne? Dafür halt spielen wir das Finale. Und man dachte, ja, und schaut, dass es gut macht und so, weil es jetzt unter den besten 16 Mannschaften von Wien. Und das ist schon toll, wenn man da dabei ist. Und man dachte, das ist es dann auch. Als ich dann allerdings merkte, dass wir dann nach den ersten 2 oder 3 Runden noch immer irgendwo so unter den besten 3 sind, war es dann auch schon spannender für mich. Es reißt nicht ab. Und, wir haben also dann ab der 4. Runde einen Punkt Vorsprung gehabt auf den Zweitplatzierten und den wie durch ein Wunder eigentlich halten können und wurden wieder erwarten sämtlicher Teilnehmer aus dem Nichts heraus dann Wiener Schülerligameister und waren dadurch berechtigt, am Bundesfinale teilzunehmen, wo eben dann von jedem Bundesland die Stärksten spielen und das Gastgeberland Oberösterreich war das damals 2, also den Vizemeister auch, sodass 10 Mannschaften in Summe zusammenkommen. Und von diesen 10 Mannschaften wurden wir 2011 dann 4. Das heißt, wir waren Österreichs 4. Schule. Vom Stand weg. Und haben uns, ja, vom Stand weg. Also es gab vorher keine Neulandschule und dann plötzlich Wiener Meister und Bundesfinale Platz 4. Und wir konnten das dann noch sogar im Jahr 2012 steigern, indem wir dann in Graz, weil das dann das Bundesfinale auch gewonnen haben. Es war natürlich überhaupt eine tolle Geschichte. Ja, wie kann man das noch toppen? Man dachte, okay, man könnte es wiederholen. Ne? Das wäre etwas und das ist uns auch 2013 in Mattersburg gelungen. Damit sind wir also jetzt doppelter Bundesmeister. Das schaffte bisher nur in Österreich eine Schule, nämlich Neusiedl am Tabor, also Neusiedl am See gelegen. Dank der Talente Florian und Sebastian Meserosch, die damals ja in der Schülerliga mitgespielt haben und zu den stärksten Spielern jetzt in Österreich gehören. Jetzt haben wir das auch zweimal gewonnen und jetzt heuer im Jahr 2014, also 13-14, die Finalspiele sind ja dann im Frühjahr. Dann fällt er jetzt etwas später, ne? Dass er dann irgendwann, glaube ich, 23. April dann wieder das Wiener Finale ist. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir das gewinnen und dann wären wir heuer in Kärnten am Wörthersee beim Bundesfinale. Ne? Also da, so in etwa ist der Wettkampfturnus bei Schulen. Ne? Ich höre schon eine gewisse Sportberichterstattung ist da auch dabei. Nämlich, da wird es ja wen auch geben, der darüber erzählt und das habe ich auch bei der Website bei euch gesehen, dass diese Turniere eben schon mit allen Ergebnissen und wie gut gespielt wurde und auch legendäre Partien auch immer wieder in den Vordergrund gerückt werden, das ist schon ein wichtiger Faktor. Das ist auch ein wichtiger Faktor und unterstreicht auch sozusagen die Wichtigkeit dieser Turniere. Also es und geht auch nicht nur um das Spiel selbst, sondern auch um das Ganze drumherum. Diese Turnieratmosphäre, das ist schon etwas. Beim Bundesfinale spielt die Musik auf und so weiter. Dann haben wir die Bundeshymne gehabt. Und, so. Und auch, schon auch den Namen verbinden mit einer Sache, einer guten Sache im Internet. Weil immer wieder wird davor gewarnt, im Internet mit vollen Namen aufzutreten, weil Google vergisst nichts. Aber wenn man gewinnt beim Schach, soll es Google nicht vergessen, dann ist es schon recht. Nicht vergessen, dann passt schon. Nicht? Und also in dem Sinn ist auf meiner Webseite ja dann auch alles zum Thema Schulschach, also die ganze Historie mit dabei, wie wir uns halt quasi geschichtlich als Neulandschule entwickelt haben bis zum aktuellen Stand. Dann eben auch über den Schachclub Favoriten, was wir dort gemacht haben, Kinderliga. Es sind ja viele Dinge, die der Schachverband gemacht hat. Also bevor ich da dazu kam, hat ja auch der René Schwab schon irrsinnig viel für die Jugend getan. Er war ja der Vizepräsident zuvor und hat sich halt jetzt auch zurückgezogen, weil das ist auch sehr viel Arbeit, und er muss da halt auch sehr viel tun, aber ist ja nach wie vor am Ball, aber sozusagen halt jetzt nicht dann ganz vorderster Front. Da wurde ja schon so viel auch in dem Punkt geleistet, dass man da auch Freude hat, daran anzuknüpfen, dass man da gewisse Dinge, so wie die Erfindung der Kinderliga, das ist so, hier spielen die Vereine eben mit den Jugendlichen bis 14. Ne? Das heißt, dasselbe wie Vereinsmeisterschaft, aber es spielen eben die Kinder von Otterkring, von Währing, also da, wo es die Schachvereine gibt, also jeder Schachverein darf auch bei der Kinderliga wen stellen, wenn man Kinder als Spieler hat. Und wir in Favoriten werden zwei Teams stellen und der Start dieser Kinderliga ist nächsten Samstag. Es gibt ja ein eigenes Haus des Schachsports, das ist beim Praterstadion, also Ernst-Happel-Stadion. Da gibt es so einen grünen Bau neben dem Stadion. Da hatte bei der Europameisterschaft 2008 die Presse ihre Station und nachdem die EM vorbei war, hat dann sich der Schachverband um dieses Gebäude bemüht und jetzt werden dort die Turniere, viele Turniere und vor allem Jugendturniere auch abgehalten. Und das ist also fünf oder sechs Termine sind da in der Saison und 13 Vereine werden oder 13 Mannschaften werden heuer antreten und dann werden wir schauen, wer die Kinderliga gewinnt. Also das ist auf Vereinsebene, während die Schülerliga-Geschichten ja auf Schulebene abgehalten werden. Und sind das Kinder, die österreichisch sind? Ist es, wie wir in Wien eben multikulturell unterwegs sind, Kinder aus allen Kulturen? Gibt es da Trends, Strömungen? Gibt es schon. Weil denkst also zum Beispiel, Sprache wird keine große Sache sein. Es ist ja nicht unbedingt notwendig, Deutsch in allen Konsequenzen. Das ist nicht wirklich notwendig, Deutsch in allen Konsequenzen zu haben, aber es Man redet schon miteinander. Also es erleichtert, aber es erleichtert sozusagen den Zugang zur, zur Sprache. Ja. Also wenn übers Schach, ja, kommt man ins Reden, und wenn es nicht gleich klappt, also die Kinder können sich da hauen sich erstaunlich gut akklimatisieren, ja, mit dem Gegenüber auch anpassen. Wirklich notwendig ist es nicht. Ich meine, aber an der Neulandschule ist es so, dass auch die, die jetzt nicht direkt aus Österreich kommen, alle sehr gut Deutsch können. Man sieht aber schon auch den Trend sozusagen in die ehemaligen Ostblockländer, dass dort Schach einen höheren Stellenwert hat, jetzt auch bei der Grundausbildung, dass eben auch viele aus mit serbischen Wurzeln, mit polnischen, mit russischen, ukrainischen den Zugang zum Schach auch über die Schule suchen, aktiv suchen, auch über die Eltern, ja, während die, sage ich mal, unsere einheimischen Kinder jetzt ja sozusagen eher naturwüchsiger dazu, na, Schach, ja, schauen wir uns auch einmal an, ja, also der, der Zugang zum Schach ist ein, ja, so etwas stringenter, wenn man vom Osten her kommt, die können auch alle super spielen, oder die meisten halt natürlich, weil da auch wirklich alle dahinter sind, so ähnlich wie man halt gut rechnen oder schreiben könnte. Ja, es sind ja in manchen dieser Länder ist Schach ein Pflichtfach. Ne? Mhm. Und türkische Kinder oder? Habe ich an der Neulandschule auch, ja, kommt auch gelegentlich vor. Und sie sind auch recht ambitioniert. Also aus dem Orient kommt ja das Schach. Ja. Ja. Vielleicht ist das auch ein interessanter Zugang zu den Urwurzeln, wenn man so will. Aber ich hatte bisher also gerade bei den türkischstämmigen Kindern eher die besseren Schachspielern. Derzeit habe ich zum Beispiel eben auch ein Mädchen, das ganz vorne ist. Das ist auch so ein Thema jetzt, abgesehen von hier oder von anderswo, dass die Mädchen jetzt auch beginnen, sich mehr Schachspielen zu trauen. Jetzt auch wettkampfmäßig. Man sieht das jetzt auch an den Landesmeisterschaften, den österreichischen Meisterschaften. Es gibt eigene Mädchenbewerbe. Es gibt beim Schulschach mehr Mädchen, die Zugang finden. Mhm. Also auch da ist es so, dass da ein Wandel ist. Und ich denke mir, dass gerade so, wenn dann ein Mädchen mit Migrationshintergrund auch noch dabei ist, ja, die aber prinzipiell aus einem Land kommt, wo gut und gern Schach gespielt wird, dass das eine interessante Mischung ist. Mhm. Also habe auch noch eines, das ist, glaube ich, jetzt eher aus dem ehemaligen Ostblock. Auch da, das sind dann welche, also die irgendwo ein bisschen einen anderen Zugang, auch mehr den systematischeren Zugang haben, jetzt beim Denken, ja, vielleicht das auch von zu Hause ganz einfach ein bisschen mehr forciert wird, vielleicht auch ganz einfach die Aufforderung da ist, wir haben uns jetzt extra alles mehr oder weniger zusammengespart, dass wir da diese Schule machen, ja, dass ein gewisser Druck eigentlich auch weitergegeben wird, mit dem die Kinder aber auch lernen müssen, aber auch letzten Endes auch umgehen können. Ne? Und ja, also in dem Sinn ist, glaube ich, aber für alle letzten Endes ist es gerade so, und das kriege ich von den Eltern auch immer mit, dass das Wichtigste ist, dass sie es gern machen, dass sie Spaß bei dem Schach haben. Und solange das der Fall ist, kann man mit gutem Gewissen so einen Schachkurs an jeder Schule etablieren, aus meiner Sicht. Und dann wird auch der Schachkurs an der Neulandschule in dieser Form, das mit diesem tragenden Motto, wenn es Spaß macht, dann gewinnen wir, weitergeführt werden. Jetzt muss ich noch fragen, die Schachnovelle Stefan Zweig, blödes Buch letztlich, oder ist es schon okay, oder ist es echt die zentrale Geschichte im Schach, dass man dabei auch irgendwie überschnappen kann. Also ich sage einmal, es ist so schon etwas dran, aber das ist auch der Punkt, ja, Stellungen aus dem Kopf zu kriegen. Ja. Und dafür, es geht ja weiter beim Schlafen gehen, oder? Am Abend sollte man nicht mehr spielen. Ja, eben. Also man geht ja manchmal mit dem Brett ins Bett. Ja. Quasi mit dem Brett im Kopf. Ja, eben. Und das kann man ja nicht irgendwo hinräumen. Das heißt, es erfordert auch eine gewisse Systematik, das aus den Kopf wieder frei zu kriegen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist das, wo ich den Kindern sage, bitte macht so einen Sport, ja, macht etwas ganz was anderes, vergesst es das Brett, ja. Nach dem Turnier hat es keinen großen, man kann eine Partie nachspielen, aber irgendwann muss Schluss sein und dann ist Schluss, ja. Am besten aber einer Tätigkeit nachgehen, weil wenn man nichts tut, ja, dann kommt es ja wieder hoch, ja. Und deswegen habe ich ja eben auch in den Ferien bei meinen Camps auch so viel Sport eingebaut. Ja. Und ich habe da zum Beispiel auch ein Mädchen, das sehr gut Schach spielt und das sagt, ja, also ich mache ja da auch Turniere, ich biete auch Turniere an, gemeinsam mit diesen Sportcamps. Und die sagt, ja, es ist ganz toll, wenn man nachher Squash spielt zum Beispiel, ja, da trischt man quasi wirklich das Brett aus dem Kopf, ja, gerade wenn dann noch eine zweite Runde am selben Tag ist, ja, dann ist es wichtig, dass man nicht der vergebenen Chance aus der ersten Partie jetzt noch in der zweiten nachgeht, ja, man muss sich auf die zweite schon konzentrieren, und wie gesagt, am besten ist das, ja, da eine Stunde am Ball dreschen oder mit jemandem Tennis oder Tischtennis spielen, das befreit schon den Geist irgendwo. Deswegen sind auch diese Camps von mir an sich ganz, ganz beliebt, weil sie eben diesen Ausgleich schaffen, so wie eigentlich auch die Körpersportler auch ein bisschen mehr Schach spielen sollten, das kann man durchaus sagen, also wie zum Beispiel eben auch die Fußballer, wo man die Geschichte kennt vom Felix Gasserlich, der gesagt hat, bei Ajax Amsterdam war es quasi fast Pflicht, dass wir immer Schach gespielt auch haben, ja, irgendwo. Und eben dieses strategische Bewusstsein, einfach diese Querverbindung herzustellen. Und da ist es umgekehrt, da muss ich jetzt den Kindern sagen, Freunde, denkt nicht nur, ja, macht auch ein bisschen was. Man sieht ja auch Magnus Carlsen, ein super Idol für Jungspieler, der ist jetzt 22 und hat einen Body, von dem viele träumen können, aber er ist der stärkste Schachspieler. Das heißt, er tut ja auch etwas für seinen Körper, für den Geist muss er auch was tun, er muss schon auch trainieren, das ist klar. Aber das wirklich dieser Ausgleich ist wichtig. Ja. Aber so gesehen ist die Schachnovelle also ein stimmiges Buch. Ist ein stimmiges Buch. Kein blödes Buch. Ja. Es ist durchaus wichtig, ja, dass man weiß, wie man mit seinem Kopf, ja, mit dem Gehirn gut da haushaltet. Ja, dass diese Bretter, die da auftauchen, ja, und man dann nicht durch jede Gitterstäbe hindurch A5 und A7 sieht, sondern wirklich irgendwo einmal abschalten kann. Ja, aber gibt es Fälle, wo das nicht gelingt? Also ähnlich wie bei der Schachnovelle, wo es einfach wirklich, wo man irgendwie ein zu viel kriegt? Das ganze weite Feld aller psychischen Probleme, das gibt, wird es wahrscheinlich überall geben, aber so eine fachspezifische Abteilung in der Psychiatrie. es kann schon ein bisschen, ich sage jetzt einmal auf gut wienerisch narrisch machen, ja. wenn man einfach zu viel spielt, ja, und sich dann quasi über das Schach auch isoliert, ja, und irgendwo dann plötzlich hinterwäldlerisch wird. Die Gefahr besteht natürlich schon auch, ja, ob diese Fälle, in welcher Form es die gibt. Ja, man, bei den berühmten Schachspielern gab es schon genug Fälle, ja, und die Schachnovelle ist in dem Sinn keine Erfindung, ja. Wo halt Leute wirklich durchgedreht haben. Ja, und es gibt es ja auch in vielen Bereichen. Also ich habe das von den Leuten gehört, die beim dieser arabische Frühling, wo viel über Internet passiert ist, Internetzugänge ermöglichen, Ägypten und so weiter, die haben dann teilweise auch zu viel gearbeitet und mit diesen gesamten Problemen und dann nicht regelmäßig gegessen, nicht regelmäßig geschlafen. Mhm. Also dass es einfach wirklich wichtig ist, also diese Umstände sicherzustellen, weil sonst kommt, und ich denke, oder auch von Thomas Müller, der Profiler, der sagt, also schwierige Fälle in der Bei Kriminalfällen darf er nur am Vormittag machen, weil wenn er das am Abend macht, das ist echt nicht gut. Also ja, da wird es wahrscheinlich beim Schach eben das auch... Beim Schach ist es halt auch so, dass wenn man jetzt natürlich permanent spielt oder zu viel spielt, dann ist man überspielt. Das ist halt etwas so ähnlich wie bei anderen Sportarten. Ja, dann zerrt man sich halt eine Sehne oder irgendetwas. Das Gehirn kann man sich nicht zerren, aber in irgendeiner Form passiert so etwas von der Anschauung her etwas Ähnliches. Ja, man ist einfach überzogen Aber nur in diesem Schachbereich oder sehe ich dann auch Bananen verzerrt? Also jetzt nicht, dass man sie verzerrt sieht, aber man nimmt sie vielleicht gar nicht wahr, nicht? Obwohl sie vor einem stehen, weil man plötzlich taucht auf und wenn ich noch Dame A5 gezogen hätte und dabei. Aber das normalerweise, üblicherweise flaut es auch wieder ab mit der Zeit und mit anderen. Üblicherweise flaut es wieder ab, also selbst die lästigsten Partien und die Schnitzer, also mit denen man schon auch ganz gerne ins Bett geht, aber weiter lasse ich sie nicht. Dann ist irgendwann Schluss. Also so weit ließ ich es auch nie kommen und ich glaube, die meisten unserer heimischen Spieler auch nicht, dass sie deswegen Schlafstörungen oder Ähnliches, das wären ja schon einmal die Anfangszeichen, auf sie zukommen lassen. Dafür sind die alle Spitzensportler genug, um zu wissen, okay, wie man da tut. Aber früher war das nicht so bekannt. Früher hat man durchaus auch Zigarre geraucht beim WM-Kampf und hat sich da irgendwo in Gedanken und sonst was versinken lassen. Da gab es auch noch nicht so diese Sportcoaches bei Schachspielern. Ja, und das ist aber wichtig, all diese Erkenntnisse, wie man sich richtig bewegt, ernährt und sportelt und trainiert und all das. Das ist ja jetzt etwas, wo Spitzenspieler ja quasi automatisch damit konfrontiert weil werden. Weil es eben ein Sport ist und dadurch sozusagen der Wahnsinn ein Ende hat, wenn man es so will. Ich kenne auch einen Programmierer, der aufgehört zu programmieren hat, weil er gesagt hat, er hat in der Nacht einfach Probleme gelöst. In der Früh waren sie fertig gelöst, aber er hat gesagt, das will er nicht mehr. Klar war das Problem fertig gelöst in der Früh. Aber gescheit, sagt er, war es auch nicht. Na schön, schönes Schlusswort. Und Gerald, ich glaube, wir drücken auf die Stopptaste und ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Ja, hat mich gefreut, da zu sein. Ja, danke. Danke, Gerald Perraus vom Wiener Schachverband und die Schnittstelle zwischen Schule und Verein. Genau. Ja. Mhm. Danke. Thank you.